Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und dann Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Ja, muss ich kurz noch. Wir haben tolle Gäste heute. Heute ist zum ersten Mal, haben wir zwei Gäste. Wir sind also Meso, das bin ich, es ist und Rusty als die Hosts, die Gastgeber. Und unsere Gäste sind Flora One, wie immer bei unserer Serie Sailor Moon und Sexualität. Und heute haben wir auch Sailor Cat, die auch schon hier war, die ihr auch vielleicht schon kennt. Und wenn ihr die beiden näher kennenlernen wollt, müsst ihr mal die ersten Folgen schauen, wo sie dabei sind. Und heute wollen wir aber nochmal eine kurze Vorstellung machen, weil wir nochmal unseren Zugang zu dem Thema. Das haben wir in vorherigen Folgen auch schon ein bisschen besser erklärt, was die Grundlagen sind für Sexualität. Und heute würde ich einfach nur kurz nochmal die Runde machen hier. Zum Beispiel Sailor Cat hat auf ihrem Kanal sehr tolle Videos zu dem Thema gemacht, queer zu sein und damit umzugehen. Ja, Sailor Cat. Hallo erstmal. Ja, hallo. Und schön, dass du da bist. Und erzähl kurz von deinen Videos. Also bei mir ist es so, ich bin asexuell und das ist halt jetzt nicht so ganz bekannt. Und deshalb habe ich da auf meinem Kanal jetzt zwei Videos dazu gemacht, wo ich das halt mal so erkläre und so ein paar Tipps gebe für Leute, die halt eben auch asexuell oder anders irgendwie queer sind. Und ich beschäftige mich halt auch mit dem Thema generell, weil es mich halt sehr interessiert und weil ich halt einfach finde, dass es wichtig ist. Ja, es sind super informativ, deine Videos. Und was ich auch an dem neuen Video besonders mochte, dass du sagst, man muss sich nicht sofort bis zum Lebensende festlegen, es ist nicht in Stein gemeißelt. Man lernt sich kennen, man entwickelt sich und ich kann bestätigen als die ältere Generation hier, dass man sich nicht festlegen muss, egal in welchem Alter. Und genau. Das ist eine Sache, ist im Moment gibt es oft so die Anforderung, das muss jetzt deine ganze Identität sein. Deine sexuelle Orientierung muss zu deiner Identität werden und das kann es, aber ich finde nicht, dass es das muss. Ja, richtig. Kurz nochmal zu Flora. Hallo Flora. Hi. Ja. Ja, also du hast ich das bin Thema vorgeschlagen. Erzähl mal warum. Genau. Ich bin Psychologin und arbeite im Bereich der sexuellen Aggressionsforschung. Mein Nebenfach in meinem Studium war eben auch Sexualmedizin. Das heißt, das ist ein Thema überhaupt generell, Sexualität, mit dem ich mich beruflich sehr viel beschäftige. Mhm. Es ist aber das Thema für mich an sich sehr viel persönlicher, da ich groß geworden bin als, ich habe sehr viele Schwestern und eine Mama. Ich bin aber die einzige identifizierend heterosexuelle Frau meiner Familie. Mhm. genau, ich bin also das Gegenteil von heteronormativ eben erzogen worden. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, als ich klein war, ist mir irgendwann aufgefallen, also meine Eltern sind so lange getrennt, wie ich denken kann, und meine Schwestern sind sehr viel älter und hatten damals auch schon Beziehungen, das heißt, wir waren eine reine Frauenfamilie, und der beste Freund meiner Mutter hatte auch Söhne, war auch alleinerziehend. Und ich kann mich erinnern an diesen Moment, auf dem Spielplatz, wo mir aufgefallen sind, es gibt nicht nur Frauen- und Männerfamilien, gibt es auch gemischt. Und das ist für mich also eine ganz andere Herangehensweise. Und ich weiß, ich denke da auch in vielen Dingen sehr anders als viele Leute, die da anders aufgewachsen sind. Und ja, im Fandom bin ich diejenige, die so ein bisschen, also zumindest bei Tumblr. Ich bin immer die über Sex redet. ja. Beruflich ist natürlich zu mir gehört und immer ein großes Thema ist und eben auch ein sehr sensitives Thema ist. Ich schreibe Fanfiction, darunter auch sehr bedacht sexuelle Fanfiction, vor allen Dingen eben auch sehr wichtig, dass ich sehr viel repräsentiere. Und deswegen ist Queer Representation für mein Großwerden, aber auch für mein berufliches Leben sehr, sehr wichtig. Gut, danke. Rusty, kurze Gedanken dazu oder zu dir? Zu mir kann man nicht wirklich viel sagen, weil ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie ich ausgelegt bin. Aber ich bin halt auch, ich weiß halt auch, wie so sich die Leute in meinem Alter über dieses Thema denken. Ich sehe das in einer Klasse teilweise. Ich glaube, bei mir gibt es irgendjemanden in der Klasse, der glaube ich schwul ist, aber ich weiß es gerade nicht so arg. Aber ja, ich bin praktisch der hier so guckt, wie denken so die Leute, die so 16, 17 sind drüber. Und ich merke das auch. Ja, das ist ein großer Unterschied zu dem, wie ich aufgewachsen bin. Also ich bin Mitte 40 und es wurde einfach viel, viel weniger darüber geredet. Untereinander, auch in den Medien. Man wusste, es gibt schwul, lesbisch, bisexuell. Mehr war wirklich nicht wirklich in den Medien und selbst das war schon. Also als ich, wie alt war ich, als der bewegte Mann ins Kino kam? Späte Teenagerjahre und da wurde das plötzlich ein größeres Thema, da war das plötzlich eine Normalität, dass in den Medien schwule Paare gab, dass es in den Medien eine Diskussion darüber gab, dass Schauspielerinnen, die offen lesbisch waren, dass es normalisiert war. Und das ist aber nicht das, womit ich aufgewachsen bin. Und ich selber bin queer, aber leg mich auf kein Label fest. Wie gesagt, ich hatte sie nicht in dem Alter, wo man sich vielleicht festlegt. Und ich hatte auch ein bisschen Pech, in Leute reinzurennen, später, die mir kategorisch erklärt haben, dass was immer ich bin, aber das gibt es nicht. Ich muss A, B oder C sein. Wenn ich das nicht bin, dann gibt es mich nicht. Und dann dachte ich mir auch, okay, dann macht. Ja, dann lasst mich doch in Ruhe damit. Dann habe ich mich nicht weiter in die LGBT-Community wirklich mich jemals zugehörig gefühlt, weil ich die blödesten Leute getroffen habe in sehr frühem Stadium. Und das wäre es heute auch wieder anders. Aber ich bin eigentlich, ich habe im Moment nicht das Bedürfnis zu sagen, ich brauche ein Label innerhalb von queer. Ich könnte eine lange, lange Liste von Labeln haben, aber ich weiß eben auch, dass ich diese ganze Diskussion um Identitäten, wie sie von Leuten selber gesehen werden, wie sie von der Gesellschaft gesehen werden. Es ändert sich auch ständig. Warum soll ich mich jetzt festlegen? In 10 Jahren ist es vielleicht alles schon wieder viel besser oder anders. Was Ich ich weiß ja, wie ich persönlich auch. bin. Aber also ich Ja. bin auch nicht wirklich klassisch hetero. Das fängt schon damit an, dass ich mich schon für Gender nicht festlegen mag. Und wenn du schon mal nicht weißt, wo von welcher Seite du kommst, dann wird es auch, finde ich, mit den ganzen Labeln von Anfang an schon sehr verwirrend. Und ich habe das bisher nicht gebraucht, aber weil ich Was ich schon, an diesem Thema immer. damit macht man sich erst recht zum, dann ist man eigentlich erst recht in einer Außenseiterposition, weil man sowohl von den von homosexuellen wie heterosexuellen Leuten angeschaut wird, was bist du eigentlich? Und wenn du nicht wirklich dich super genau einordnen kannst, gibt es ganz viele Leute, für die das dann schon kein, ja, die nicht wissen, wie sie mit einem umgehen sollen. Was ich an dem Thema immer sehr schwierig finde, sind dieses Schublade auf, Schublade Ja. zudenken. Und dieses Schublade bleibt auch immer zu und Schublade ist irgendwie ganz festdenken. Das ist gerade, wenn wir uns so an, zum Beispiel eben an Sexualität wird in der Wissenschaft eigentlich eher mittlerweile als Spektrum gesehen als kategorische Unterschiede. Das heißt, wenn wir uns die klassische, schon mittlerweile sehr alte, aber die Kinsey-Skala angucken, dann ist das eine siebenstufige Skala zwischen Sexualitäten, die zum Beispiel Asexualität gar nicht mit repräsentiert. Da gibt es andere Skalen für. Aber dass das eben ein Spektrum ist und du dich irgendwo, deswegen, ich würde niemals sagen, ich bin heterosexuell. Ich befinde mich irgendwo in der Mitte zwischen bi und heterosexuell, würde ich sagen. Und das finde ich das Schöne, Aber dass es so Übergänge gibt, wo man sagt, man muss, genau. man hat nicht die scharf Ja. gerissenen Grenzen. Sailor Cat? Ich möchte noch kurz erwähnen, dass ich auch schon mir anhören durfte, dass es Asexualität ja überhaupt nicht gibt und dass wir ja alle nur Aufmerksamkeit wollen und so ein Scheiß. Unmöglich. Ja. Ja, unmöglich. Genau. Genau. Aber das sind halt auch sehr festgefahrene Bilder. Man denkt gar nicht, dass sie gar nicht so neu sind, sind sie eigentlich. Also, dass auch wenn wir dann über Gender generell reden, nicht mal nur über Sexualität. Sexualität, wissen wir alle, hat ja über die Antike eine ganz mannigfaltige Entwicklung, wie das angesehen wurde. Aber alleine auch Gender, wenn man sich auch da wieder die alten Griechen anguckt, wo das gar nicht so klar getrennt war. Ja. Da gab es ein Geschlecht. Das Wort Geschlecht kommt eigentlich von dem, wenn wir das benutzen, wie im das Geschlecht der Ubier, das Geschlecht der Menschheit, sowas. Ah, das würde ich aber Das ist sagen, das dass es eine andere eigentliche Bedeutung Geschlecht. hat, oder? Es hat eine Du andere musst dir Bedeutung, immer aber da kommt das Wort widersprechen. her. Da kommt das Wort Ja. her. Und da haben wir es, Ja. ne, da haben wir es benutzt. Und damals, dieses Bild, was wir haben, von dieses polarisierte Bild von rechts das eine, links das andere, nichts dazwischen und beide sind so polare Unterschiede voneinander. Das ist geschaffen und das ist noch gar nicht so alt Ja. geschaffen. Das sind Und 200, 300 Jahre. ich denke auch, dass die heutige Gesellschaft besser, dass die Menschen generell besser damit umgehen, wenn ihre tief sitzenden Dinge mal in Frage gestellt werden oder generell die Art, wie sie leben, in Frage gestellt wird, da sind die Leute inzwischen etwas lockerer. Nicht super locker, aber das sind auch schon Dinge. Ich habe schon sehr früh zum Beispiel angefangen, vegetarisch zu essen und das hat die Leute persönlich getroffen. Ihr Lebensstil wurde in Frage gestellt von Dingen, die sie überhaupt nichts angehen. Und die Reaktionen waren super negativ zum Teil. Und das wäre heute ganz anders und das läuft auch heute ganz anders. Und keiner fühlt sich unbedingt persönlich angegriffen, wenn nicht jeder sofort in allem dasselbe macht, tut oder denkt. Und das ist erkämpft worden. Das ist in Ja. Deutschland ein Prozess, für den Leute wirklich gekämpft Auf der haben. Welt. Auf Und der Welt. generell auch auf der Welt. Aber wir, hier, wo wir leben, denke ich, verdanken wir einfach sehr, sehr viel der 68er und der 79er, 78, 79er Generation, die gesagt haben, eine friedliche Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der Leute nicht auf so harte Art und Weise abgelehnt werden, wo es keine Ausrede ist für Aggressivität, wo man Dinge, wo man sich in Frage stellen lassen können muss. Und das gehört zur friedlichen Gesellschaft dazu, dass man in Frage gestellt, dass man Autorität in Frage stellen darf, dass man Meinungen in Frage stellen darf. Und das ist eine sehr große Errungenschaft. Ja. Okay, wollen wir noch was Allgemeines sagen oder wollen wir Beispiele jetzt von Sailor Moon? Ah, ich will noch was Allgemeines sagen, aber ihr dürft auch. Na, sag gern das Allgemeine. Okay, also ich muss sagen, ich bin ja die Generation, die Naoko Takeuchi auch ist. Das heißt, es ist nicht nur für uns wesentlich, was wir in den 90er Jahren, was der Standard in den 90er Jahren war, sondern auch, womit sind wir aufgewachsen? Und ich bin natürlich anders aufgewachsen als ein Mädchen in Japan, als eine Frau in Japan, wie Naoko Takeuchi. Das sind natürlich verschiedene Kulturen, aber ich denke, dass es das noch weniger präsent war, dass noch weniger darüber geredet wurde. Also, dass man in den 90er Jahren in Sailor Moon plötzlich eine unfassbare Menge an Queer Representation hat, an queeren Leuten hat, dass die Sexualität und die Gender-Geschichten vollkommen vielfältig sind, das ist überhaupt nicht selbstverständlich zu einer Zeit. Da wurde zwar in der Zeit wurde in den Medien auch schon hier darüber geredet, ich weiß nicht in Japan, aber man muss schon bedenken, dass es von jemandem geschrieben wurde, die nicht aufgewachsen ist in einer Zeit, wo darüber sehr offen geredet wurde. Es gibt, wir werden nachher was zu Takarazuka sagen und zu Naoko Takeuchi, aber das ist ein eigenes Thema, glaube ich, nochmal. Also man muss es in seiner Zeit sehen, aber wir sehen es natürlich auch heute in unserer Zeit. Ja, mag noch jemand was Allgemeines sagen? Nö. Gut. Vielleicht doch noch ein Einwand, weil wir gerade darüber geredet haben, dieses nicht in Stein gemeißelt. Das finde ich ein ganz wichtiges Ding. Ich würde es aber gerne nochmal differenzieren. Denn das, was nicht in Stein gemeißelt ist, ist natürlich das eigene Gefühl. Und dazu muss man sagen, wenn man das unterfüttert, eben mit der Statistik, die natürlich nicht alles abdeckt und um Gottes Willen, so mächtig ist die Forschung einfach nicht. Dann muss man aber sagen, dass dieser Satz für statistisch gesehen für Frauen sehr viel mehr zutrifft als für Männer. Da gibt es verschiedene Theorien für. Also Okay. Frauen können wissenschaftlich gesehen können Frauen bis ins Lebensende ihre Sexualität drehen. Vom Gefühl her, vom Gehirn her, was aktiviert wird, welche Hormone man anspricht. Und das ist evolutionär gesehen natürlich ein unfassbarer Vorteil, dass wir uns einfach anpassen können. Aber bei Männern ein bisschen rigider. Und deswegen ist es auch oft so, es gibt immer diesen Streit zwischen, den man auch in LGBT-Communities mal sieht, zwischen du bist ganz, ne, du musst doch wissen was und du hast dir das vorgelogen und so weiter. Und der auch lesbischen Frauen später, wenn sie sehr viel später einfach zur anderen Facette von Sexualität kommen, vorgeworfen wird. Und dass es eben eine Basis hat. Dieses, also nicht nur im Denken, sondern es hat eine Basis, gerade für Frauen zu sagen, es ist nicht in Stein gemeißelt. Es ist tatsächlich etwas, das auch biologisch, auch körperlich, auch neuronal im Gehirn man einfach sehen kann, dass sich das drehen kann. Bei Okay. Frauen, bei Männern nicht so sehr. Okay. Ich wollte auch noch, danke, also ich wollte allgemein noch sagen, wer heute eigentlich hier wäre, aber aus beruflichen Gründen nicht kann, ist Simone Bauer. Simone Bauer hätte gerne die lesbische Seite hier repräsentiert, und wäre gerne dabei gewesen, hat es, aber wie gesagt, es ist zeitlich nicht möglich. Aber weil ich mit ihr schon diskutiert habe in der Richtung, werde ich vielleicht ein oder zwei Argumente von ihr mal bringen, weil, wie gesagt, sie großes Thema und sie wäre gerne hier gewesen. Okay. Ja, Simone Bauer ist auch auf Tumblr unter How Many Hard Eggs, wenn sie jemand interessiert, und schreibt schöne Bücher mit queeren Hauptfiguren. Sehr schön. Ja, wäre super gewesen. Aber wir machen es vielleicht, wenn sie zeitlich wieder mehr Luft hat. Sie möchte unbedingt auch noch mal zu der Sache kommen. Ja. Okay, gehen wir in die Beispiele. Nein, Telefon, ja. Ja. Ja, fangen wir an mit Usagi. Genau. Usagi und ihre Herzchenaugen für Rei. Da Ja, muss ich genau. aber ganz kurz einhaken. Also man weiß ihn jetzt natürlich nicht, aber es ist in Japan halt generell üblicher, dass Mädchen halt auch so für Mädchen schwärmen und halt auch Liebesbriefe schreiben, aber jetzt nicht so im verliebten Sinne. Aber man weiß es jetzt natürlich bei Sailor Moon nicht, da kann man sehr viel interpretieren. Genau. Ich denke auch Genau. romantische Schwärmerei, das ist auch in der Diskussion um Takarazuka immer der Fall, dass Schwärmerei für eine Schauspielerin, Schwärmerei für ein anderes Mädchen, wird sehr, sehr positiv gesehen in Japan. Das ist Genau. keine Bedrohung für die Männer. Oder die Eltern sehen Genau. das auch sehr positiv, weil sie denken, so sind Mädchen eben in dem Alter. Ganz tatsächlich muss man dazu ja auch sagen, ist das an sich eigentlich das Gesündere. Das ist in dem Moment, in dem wir uns quasi Schwärmereien verbieten für ein Geschlecht, das nicht das ist, auf das wir uns festgelegt haben, es zu orientieren. Also, ne, wir haben ja, das haben wir jetzt in einer anderen Folge schon mal besprochen, aber Liebe, ob du jemanden liebst, der mit dir verwandt ist, oder ob du jemanden liebst, mit dem du in einer Liebesbeziehung bist, dieser Liebesaspekt, ganz getrennt gesehen von der Sexualität, Ja, aber das ist auch, denke ich, das ist Liebe und ein ganz Romantik hier ähnliches und Gefühl. Sexualität nochmal Genau. getrennt voneinander zu sehen. Weil Genau, du Usagi kannst liebt auch deinen. die Freundinnen, für die sie keine Herzchenaugen hat, aber sie hat Genau. auch Herzchenaugen für manche. Genau. Aber eben, du kannst aber diese Liebe, die du spürst, die ist ganz, ganz ähnlich. Egal für wen du sie gibst, ob es dein bester Freund ist oder ob das dein Partner ist, das ist dieselbe Art von Liebe. Das, was es unterschiedlich macht, ist das Verlangen. Ja. Ja, wobei, ich glaube, Asexuelle würden das ein bisschen anders sehen. Weil Deswegen da bist du gibt's halt glücklich hier. so, ja, also da gibt's halt so verschiedene Arten von Anziehung, die sexuelle, die romantische, aber halt auch so die platonische, die halt eben genauso Liebe ist. Genau, das meine ich aber. Das meine ich aber. Okay. Liebe ist noch nicht sexuell. Liebe ist, Genau. Ja. genau, Liebe ist an sich das Gefühl, die Anziehung, seelisch, körperlich natürlich auch, aber geistig komplett zu einem anderen Menschen. Ja, es muss nicht mal romantisch sein. Ja, aber Nee, vor das muss nicht 20 rum. Jahren war das noch ein, oder auch hier vor 30 oder 40 Jahren zu sagen, romantische Gefühle für ein anderes Mädchen zu haben, auch unabhängig davon, ob man sexuell irgendwas möchte oder irgendwo hinkommt. Das meine ich. Das wäre vor Das meine allem ich. Wenn du hierzulande noch sehr ungewöhnlich aufgefasst worden, obwohl natürlich auch hier die Mädchen sich in andere Mädchen verguckt haben und geschwärmt haben und das war Was ich aber. damit sagen wollte. Wurde schon in Richtung, also wenn man es auch seine Freundin umarmt hat in der Öffentlichkeit, ich habe damit mit 14, 15 Jahren noch Ärger gekriegt. Nur Genau, das für eine, meine ich aber. oh, da kann ich Deswegen ist es körperliche sehr viel Zuneigung zu gesünder. zeigen. Da kann ich was sagen. Ja. Das ist heutzutage nicht mehr so, glücklicherweise. Ich sehe das in meiner Klasse und da hat es schon einen komplett anderen Effekt. Einfach freundschaftlich oder man legt den Kopf auf die Schulter von der anderen Person. Von der besten Freundin oder so und niemand sagt was. Bei Und uns das war ist es auch ganz komplett normal, normal. irgendwie die Freundin auf die Wange zu küssen oder sowas. Also Ja. die beste Man umarmt sich Freundin. heute auch mehr. Ich meine, Das war umarmt aber haben wir uns früher zwar auch schon, aber sobald es man den, jemand den Eindruck hatte, ihr fasst euch schon sehr, sehr oft an, wurde schon gefragt, seid ihr lesbisch? Seid ihr lesbisch? Also auf eine unangenehme Art und Weise. Es wurde Ja. sofort einem, ja, rumgestresst. Und ich denke, das ist Was ich heute in damit dem sagen Maß wollte. nicht mehr so der Fall. Total. Aber das stimmt total. Aber wie gesagt, das ist etwas, was ich eine sehr gesunde Entwicklung. Denn wenn du Menschen, wenn du jemanden unter einen PET-Scan legst und du ihm erst ein Foto gibst vom Liebespartner und du sollst nur an die Liebe, nicht an das Verlangen denken. Und dann machst du dasselbe mit einem Foto von einem sehr, sehr guten Freund oder der Mutter oder jemandem, zu dem du eben auch sehr, sehr starke Liebesgefühle hast. Dann sind dieselben Areale im Gehirn aktiv. Ja, okay, wir gehen doch schon davon aus, dass Usagi eine riesen Freundschaftssache am Laufen hat für jeden, den sie Eben, trifft genau. eigentlich und ganz besonders für ihre Mädels. Aber was ist, würde sie Rei küssen? Das ist schon die Frage, würde sie, hat sie sexuelle Anziehung? Würde ich gar nicht hineininterpretieren wollen. Da ist Fanfiction ganz schön. Ich meine, alles shippen, würde ich sagen, ist immer erlaubt. Ich persönlich würde es jetzt nicht sehen. Aber trotzdem ist die Ja. Liebe in meinen Augen vielleicht sogar manchmal stärker zu ihren Ja. Senshi. Und das ist auch eine Verbindung, die ich immer gerne interpretiert sehe, dieses krass Beschützende, was die Ja. Senshi ja auch ihr gegenüber haben, die ich manchmal als sehr viel tiefer als die meisten Liebesbeziehungen, die ich so kenne, interpretieren würde. Aber es ist trotzdem, wenn du Herzchen in den Augen kriegst und sagst, oh Mann, dieses Mädchen sieht so toll aus, das ist nicht unbedingt die freundschaftliche Zuneigung, die du empfindest. Natürlich nicht. Also ich Das ist glaube schon schon, dass sie sich romantisch. vorstellen könnte. Ich glaube schon, dass sie sich vorstellen könnte, Ray mal zu küssen, zumindest auszuprobieren. Aber ich meine, im Endeffekt müssen wir da Usagi fragen, oder? Ja, das stimmt. Einmal, wir werden jetzt bei Queer Representation auch eine ganze Menge Leute haben, wo die Fans ein Stück weit interpretieren. Das Ja, werden wir schon zumindest dazu sagen, aber die Herzchen-Augen sind kennen. wie gesagt, zumindest eine sehr, sehr wichtige Repräsentation zu zeigen. Liebe und Anziehung ist etwas, das man nicht nur in einer Schublade denken muss. Du kannst genauso als Usagi Herzchen Ahnen Ray wie für Motoki haben. Und das ist vielleicht dieselbe Qualität, würde ich sagen. Ich frage mich gerade, ob wir überhaupt definieren sollen, was wir unter queer verstehen oder unter nicht-heteronormativ oder ob das jetzt eigentlich klar ist an dem Punkt. Ach doch, wir können es doch gerne mal definieren. Weil wir jetzt Aber rumdiskutieren, ist es romantisch, ist es sexuell, ist es irgendwas, ist es Freundschaft? Und wir könnten ganz kurz, Kurzdefinition, super okay, also kurz. Ja. queer als wissenschaftliche Definition beschreibt als sogenanltes Umbrella-Term alles, was nicht unter heterosexuell oder cisgender, das heißt das zugeschriebene Geschlecht bei der Geburt, entspricht dem Empfinden des eigenen Geschlechtes, repräsentiert. Genau. Das nennen wir alles queer. Ist also für alles, was wir LGBTQIA irgendwie sehen, als Überbegriff. Der wird gerne benutzt von vielen Leuten. Ich finde ihn sehr, sehr schön Ja, persönlich, ein obwohl er super auch Begriff. semantisch natürlich auch eher aus anders Begriffen kommt. Ich finde ihn sehr schön, weil er eben keine Schublade, ganz zu enge Ja. Schublade aufmacht, sondern einfach sehr viel offener bleibt. Aber Ja. wie Menschen damit umgehen und wie sie ihn für sich benutzen, ist völlig individuell. Okay, ja, ich denke, es ist klar damit. Also wir werden jetzt bei Queer Representation eben über Leute reden, die entweder nicht heterosexuell sind oder nicht genderkonform mit den üblichen, derzeit aktuellen gesellschaftlichen Vorschriften. Genau. Ja, wenn wir bei den Inner Senshi sind, es gibt in den Mangas sehr schöne Rei-Minako-Szenen, die man nicht und ja, die man. Ich würde sagen, es ist angedeutet. Aber ich Ja, verstehe auch die in Leute, die die PGSN. shippen. Also gerade bei Ray fände ich sehr interessant, die Meinung von Sailor Cat, weil Ray ich in den Diskussionen über Rays Sexualität im Manga A, ganz anders vom Anime finde und B, sehr, sehr oft als jemand, sie wird ja als eher männerhassend porträtiert, wobei ich das gar Ja. nicht werten möchte, aber sie wird sehr, sehr oft in Diskussionen doch eher als asexuell gesehen. Und Ach, da würde ich gerne deine wirklich? Meinung hören, ja. Ja. Okay. Manga. Also ich habe das jetzt bisher noch nicht so gesehen, aber ich habe da jetzt auch nicht so direkt drüber überlegt. Es stimmt, dass sie im Manga sagt, ja, wir brauchen keine Männer. Aber ja, also so genau kann ich das jetzt auch nicht sagen, aber es wäre möglich. Es wäre tatsächlich möglich. Ja. Ja, also im Anime finde ich, ist sie halt, könnte Immer sie jetzt zum eben. Beispiel lesbisch oder vielleicht auch, ja gut, eher bi sein oder pan, was auch immer. Weil da ist halt ihre Beziehung mit Usagi schon auch sehr intensiv. Aber sie ist ja auch mit Mamoru da mal kurz zusammen. Kurz mit Mamoru zusammen, wird immer so ein bisschen als Boy Crazy dargestellt, so ein bisschen, kleines bisschen wie Minako, aber so ein bisschen wütend, würde ich sagen. Während sie ja tatsächlich im Manga eher dieser ganz zurückgenommene, elegante Charakter ist, der eben nur von unten brodelnd diese Passion hat, die niemals als irgendwie für irgendwen schwärmend und das Einzige, was sie sagt, ist, wir brauchen keine Männer und etc. und da so ein bisschen wegbleibt, dann gibt es natürlich die sehr, sehr komplexe Beziehung mit ihrem Vater und generell. Ja, deswegen. Ja, also dass sie Ich weiß die gar nicht, Kriegerin wie meine der Meinung dazu Leidenschaft ist, ist, heißt aber. gar nichts, weil Minako ist die Kriegerin der Liebe und mit ihren Genau. Liebesgeschichten ist es katastrophal. Genau. Nee, Genau. aber Also jetzt, wo ich du es so sagst, könnte es halt wirklich sein, Verey. Ja, sie Ja, könnte ja also. romantisch trotzdem sich interessieren, aber Genau. sie lehnt einfach Genau. das so krass ab und sie ist eben auch erzogen in einer Gesellschaft, wo das Also ich erwartet finde, wird, sie dass sie zeigt halt auch einfach heiratet. nicht so das Bedürfnis. Und das ist es ja. Es ist ja gar nicht, sie wirkt nicht gehemmt oder irgendwas. Sie hat einfach nicht das Bedürfnis. Und das finde ich völlig legitim und valide. Aber und das ist auch etwas, wo ich sehe, wo ich tatsächlich zustimmen wirken würde. Ja, das ist eine Interpretation Ja. für Ray, die kann ich sehen. Aber es ist Interpretationssache, weil es eben auch diese Nebengeschichte gibt, wo sie sich mit 13 Jahren eben doch verliebt in den Sekretär ihres Vaters, der dann ihr Herz bricht. Und Ja. das. Naja, aber man kann sich ja trotzdem verlieben, ne? Ja. Das ist ja noch mal was anderes. Ja, genau. Weil Ja, ich meine, das. ich bin hier die Asexuelle mit einem Freund. Ja, mit dem Ja, romantischen genau. Interesse. Ja, eben, deswegen bin ich so froh, dass du da bist. Ja. Aber, ne, das ist so ein bisschen, das fand ich immer sehr interessant und das ist etwas, das kann ich sehr viel mehr sehen. Zum Beispiel als Rey und Jadaito. Total. Kann ich viel mehr sehen, Rey, Sie sind sowieso immer asexuellen ein Crackship. Romanzen. Ich shippe sie, weil Fühlen. sie Crackships sind, weil es Ja. eben nicht passt. Ja. Ja. Man muss Aber aber, das Schwierige ist eben, sie sind 14 in dem Moment. das wollte ich sagen, genau. Man kann So, sobald sie vierzehnjährige dann nicht doch gut kommen. festlegen, es sei denn, sie Ab haben sich 15. selber sehr festgelegt. Aber zu sagen mit 14, das will ich wirklich nicht. Genau. Da, Am Ende sind sie 16, du weißt nicht, was da noch mit kommt. 24 kann Deswegen das ist es anders auch aussehen, alles ja. übrigens. Natürlich, natürlich. Ja. Aber ja, eine Und andere, für die ich ganz Reinigi spannend finde. kommt eine Beziehung auch oder eine sich mit einem Jungen zu zeigen, käme mit einer Menge Ballast für viele Erwartungen. Und Reis Leben ist schon sehr eingeschnürt von vielen Erwartungen, die von ihrer Familie, ihrem Vater an sie rangetragen werden. So sehe ich das im Manga, dass sie und auch in PGSM wird ja gezeigt, wie eingeschnürt sie davon ist, wie sie wirklich regelrecht gekidnappt wird, nur damit ihr Vater gut aussieht und wie sie dann ausstaffiert wird mit den gräulichsten Klamotten und wirklich todunglücklich ist, diese Rolle spielen zu müssen von der tollen Tochter und das einfach so grundlegend ablehnt. Und da frage ich mich oft, ob, weil sie ist ja die Einzige, die in diesen Klamotten rumläuft vom Schrein, ob das auch eine Flucht ist aus dieser gesellschaftlichen Rolle, dass sie nicht in den, ja. Natürlich, wir können da ganz viel rein interpretieren. Das Ja. ist nur, ne, auf dem Bild, dieses Queer Representation, finde ich halt sehr spannend, weil das einfach eine Stelle ist, wo Leute, die vielleicht sich selber auch als asexuell sehen, im Fandom, zumindest sind das paar, die ich gesehen habe, so interpretieren. Und das finde ich eine schöne Fläche, dass es das Ja, auch existiert. also Auch wenn Ray wäre nicht ein guter genau Kandidat, genannt. gute Kandidatin. Ja, Rusty, Genau. was wolltest du Ja, sagen? wie ist es denn eigentlich in PGSM? Da werden ja auch Ray und Minako geshippt. Äh, Ja, da ja, ist es von noch Leuten, mal die auf beiden. Ich habe da meine, ist was. mein No-TP in der PGSM Ray Ja. Minako, weil es so demütigend für Rei ist. Ich liebe Rei und sie wird mies behandelt. Es gibt nicht eine Szene, wo Minako sich mal fragt, was kann ich Rei Gutes tun, was möchte Rei, was braucht Rei, wie geht's Rei überhaupt? Das ist ein Beispiel für eine sehr kranke Dynamik. Aber von Minakos Seite, denke ich, ist es ex das, exist das Interesse an Rei extrem stark, ja. Ja, da haben wir ja aber auch schon mal drüber geredet. Was, Ja. also ich kann mich an PGSM, Ray, Nako, die habe ich, die sind aus meinem Gedächtnis raus. An Ja. andere Sachen kann ich mich sehr gut erinnern, die habe Ja. ich einfach, die sind gelöscht aus meinem Gedächtnis. Ich kann da gar nichts zu sagen dazu. Aber was mich persönlich auch an dieser Andeutung eben auch und diese, wir brauchen keine Männer, die beiden eben angeschmiegt aneinander sagen zu Yaten im Manga, Ja. Szene, mich immer daran auch so ein bisschen interessiert hat, war eben dieses, was die beiden haben oder hätten als Pairing, wäre eben eine gleichgeschlechtliche Beziehung, wo beide ganz feminin sein dürfen, wo keiner den männlichen Part übernehmen muss. Ne, dieses, wir brauchen keine Männer. Das finde ich ganz schön an der Idee. Ja. Jetzt ganz, ganz doll shippen tue ich es auch nicht. Das ist immer so ein Nebenstrang, aber ich mag das Gedankenspiel. Aber das kann ich sehr gut verstehen, wenn man aus diesen Rollenzwängen einfach raus möchte. Ja. Okay, wollen wir mal das nächste? Genau. Also von den Ansonsten Inners, natürlich. es gibt eine Menge Diskussionen um Ami alleine, um Ami und Makoto, aber ich denke dafür, das ist schon sehr starke Faninterpretation, starke Faninterpretationen. Und mit zwischen Ami und wem? Ich habe dich gerade Also akustisch Ami nicht verstanden. alleine, weil sie oft sagt, wir haben keine Zeit für Romanze, wir haben keine Zeit für Jungs, wir haben nur Zeit zum Lernen, dass sie das so ablehnt, eigentlich überhaupt noch romantisch mit irgendjemandem zu sein. Das wird von manchen Fans gelesen, dass Ami vielleicht auch asexuell sein könnte oder aromantisch. Und es gibt Ami Makoto Shipper, weil die Ja. zwei eben so eine Beschützerdynamik haben und Und sich mögen. nicht zu vergessen, Ami Usagi Shipper Ja. aus der Okay, die Richtung verstehe ich BDSM. auch, ja. Ja, deswegen, die kann ich auch. Ich weiß es nicht. Also, ich porträtiere auch Ami selten mit Beziehungen, gerade in meiner Fanfiction. Was aber nicht daran liegt, dass ich sie als asexuell oder aromantisch sehen würde, sondern dass sie einfach jemand ist, der sehr, sehr gut mit sich alleine sein kann. Und Ja. selbst wenn da Bedürfnisse sind, das jetzt nicht den größten Stellenwert in ihrer eigenen Welt und ihrer eigenen Priorität hat. Was meinst du, Somit Seneschat? ich. Also ich würde jetzt, ich weiß jetzt auch nicht, aber ich würde jetzt auch eher nicht sagen, dass sie asexuell oder aromantisch ist, weil wir haben ja auch diverse, ja, Andeutungen von Beziehungen gesehen und sowas. Ja, also Genau. Ami ist ganz klar in den Seram-U-Canons immer stark verschossen in diverse Zeusaitos. Und sie ist in Genau. PGSM, ist sie, die beiden Schauspielerinnen haben das gesagt in so einem Hinter den Kulissen-Special. Ganz klar ist Ami verliebt in Usagi, schwer verliebt in Usagi. Genau. Die Genau. Schauspielerinnen haben Das das so finde ich ganz gespielt. schön. Ja, das finde ich ganz schön, diese Ja. Dynamik. Das ist eine der Sachen, an die ich mich gut erinnern kann in PGSM, die ich nicht verdrängt habe. Ja, das ist eine Dynamik, die fand ich immer ganz zart. Und das hat mir immer sehr gefallen. Ansonsten, generell, bei den Inners finde ich noch auch ganz wichtig zu erwähnen, das ist natürlich etwas, das kommt nicht aus dem Canon, sondern das ist ja wirklich nur das Ja. Shipping und die Fanfiction, ist, dass da sehr, sehr viel auch poly geschippt wird. Ach so, okay. Ja. Und zwischen rechts und links und allem. Ehrlich gesagt, schön wär's. Ich finde nicht, dass es viel ist. Es kommt in letzter Zeit etwas öfter, aber kann keine Rede von viel sein. Kurze Was? Frage. Ja. Was genau wird geschippt? Ich glaube, ich brauche ganz kurz eine Begriffserklärung. Ich ahne, was es ist, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher. Poly ist die Sexualität und Nein. also Naja, Polygam ist eigentlich, wenn man mehrere Genau. Leute heiratet. Aber generell die Polyorientierung ist, wenn man mit mehreren Leuten in einer Beziehung ist. Ah, Genau, gut, das ist dann. Sexualität zwischen mehr Personen als eine. Also Ja. quasi das Oder. Gegenzug zu monogam. Ja, Ja. dann weiß ich es auch. Okay. Aber das, also ne, Ja. Beziehungen sind damit gekennzeichnet, dass du nicht einander fremd gehst, sondern die sind quasi alle untereinander. Genau, mit gegenseitigem Genau. Einverständnis, also nicht hinter Genau. dem Rücken von jemandem. Genau. Jemand, Definition wusste ich der auch. einen festen Partner Genau. heimlich Vielleicht ist es hintergeht, auch nur ist in meiner nicht Ecke von poly, Tumblr. nach der Definition. Vielleicht ist es nur in meiner Ecke von Tumblr der Fall, aber ich sehe das schon sehr häufig, dass die Inners auch gerne miteinander geschippt werden und zwar alle miteinander. Ich würde es gern Interessant. öfters sehen. Ich finde nicht, dass man es oft sieht, aber in letzter Zeit sind ein paar neue Sachen gekommen, das stimmt. Aber, ne, wie gesagt, ein Einwand. Das ist natürlich etwas, das passiert nur im Fandom. Ja. Da gibt uns das Material natürlich eigentlich nicht sehr Im viel her, Fandom, meiner was Meinung wird auch passieren, dass jemand einen Charakter für sich adoptiert und dann als trans oder als queer für sich selber einfach darstellt und das ist völlig okay und davon haben finde wir das auch unfassbar völlig profitiert legitim. im Das finde ich. Fandom. Aber das ist Genau. nicht Ein das, worüber, Charakter, also den kannst du ja für dich die benutzen, reinen um damit einige zu Fandom-Interpretationen würde ich echt rauslassen, weil wir so viel kennen oder so halb angeschrägten kennen haben. Wir sind ja noch nicht mal jetzt bei Kunseite oder Zeusseite, da würde ich jetzt auch gerne mal hinkommen, weil ich würde jetzt, wenn wir die Inners machen, noch von der ersten Staffel die beiden dazu nehmen, weil die von der Zeit eben sehr Total. früh gekommen sind. Und Und dann das ist natürlich. Zeusseite sind. Ja? Oder Die finde ich wollt. ganz, ganz spannend. Alleine schon deswegen, alleine auch schon in der Dualität, dass Zeusseid ja in der deutschen Übersetzung, als ich groß geworden war, eine Frau war. Ja. Und deswegen, also auf zwei Ebenen. Einmal finde ich bei denen immer ganz schön, dass deren Sexualität das Humanisierende war. Ja. Es wurde also das Gegenteil von verteufelt. Wir hatten zwei Bösewichte, die repräsentiert wurden in einer liebevollen, sich gegeneinander helfenden Beziehung. Mhm. Und da war also die homosexuelle Beziehung genau das Element, das sie irgendwie noch gut gemacht hat. Mhm. Ja, find ich auf der anderen Seite natürlich ist außerdem Zeuseit, da kann man jetzt überstreiten, aber einer der schlausten und stärksten und pfiffigsten Chiteno, die man so hatte. Mhm. Der hat es ein paar Mal geschafft. Der ist der Einzige, der tatsächlich irgendwie Regenbogenkristalle auch bekommen hat. Mhm. Der ist nicht gescheitert. Und er ist der homosexuelle einer der beiden homosexuellen Charaktere. Mhm. Und auch der weiblich dargestellte homosexuelle Charakter, wo man direkt wieder selber drüber streiten kann, ob das überhaupt nötig ist. Aber das war zu der Zeit einfach in den japanischen Medien der Standard. Beim homosexuellen Paar musste ein Teil sehr feminin dargestellt werden. Das ist wirklich die 90er Jahre. Und dann muss man dann andersrum, wenn man das aber flippt und wenn man Zeuseit als Frau sieht, dann war als Frau Zeuseit ein unfassbar fähiger weiblicher Charakter, der nicht sexualisiert war. Ja, und nicht super feminisiert wurde. Und das hat mir, mir hat das damals sehr gut gefallen, obwohl ich ein großer Kunstzeugschipper bin ich, mochte ich damals zu der Zeit auch sehr die weibliche Zeusite. Genau. Aber deswegen muss ich sagen, ist repräsentationsmäßig, egal ob das übersetzt eben als weiblich oder eben ob es als homosexuelle Beziehung geblieben ist, repräsentiert es. Das eine repräsentiert eben eine weibliche Figur, die nicht hyperfeminisiert sein muss. Aber auch der Mann, Zeusite, der hatte kein Problem, sich als Sailor Moon zu verkleiden und hier Unheil zu verbreiten. Genau. Das war nicht mal ein Ding, dass das irgendwie, das wurde nicht mal diskutiert, das war einfach so. Genau, und eben auf der Seite der homosexuellen Beziehung, wenn Zeusat eben ein Mann ist, oder eine Beziehung porträtiert, eine homosexuelle Beziehung, die das Gute in diesen Menschen repräsentiert hat und nichts irgendwie Verruchtes oder Schlechtes. Mir gefällt es auch übrigens, dass es halt einfach nicht so wirklich thematisiert wird, sondern es ist halt einfach so. Genau. Ja. Genau. Stimme ich total zu. Es gibt nur bei Fisheye wurde es einmal gesagt, aber ansonsten eigentlich gar nicht. Es gibt auch in Manga ein Bild, wo Zeusaito auf Kunzaitos Schoß sitzt und Kunzaito den Arm um ihn gelegt hat. Das muss man schon, man muss genau hinschauen. Aber das ist schon das, wo das geht ein bisschen drüber raus über, Kunzite hat eben brüderliche Gefühle für diesen Zeusite. Ich habe auch gehört, ich habe das sogar gelesen, dass Naoko eigentlich auch geplant hatte, die beiden zusammenkommen zu lassen, aber dann im Manga irgendwie doch nicht. Die Zeit hat nicht gereicht, ja. Ja. Aber es wäre schön gewesen. Ja. Ja, ich glaube, sie hing da auch noch an dieser Senshi-Shiteno-Geschichte ein bisschen, aber ich finde... Also ich mag Senshi Shiteno und ich mag andererseits nicht, wenn Kunzaito und Zeusaito auseinandergerissen werden. Also seit Sailor Moon Crystal ist ja Senshi und Shiteno canon, zumindest in der Serie. Und ich mag nicht, wenn es auf Kosten von Kunzaito und Zeusaito geht. Ich denke, man muss es beides zulassen können. Ja. Und mir ist im Zweifelsfall Kunzaito und Zeusaito lieber. Und wenn Senshi Shiteno, dann vielleicht nicht alle vier. Vielleicht nur zwei oder drei. Genau, da bin ich ganz bei dir. Ja. Also was mir an Senshi Shiteno nicht gefällt, vom Kennen her, ich weiß, es gibt ganz andere Materialien und ganz viele Fanfiction, die mir das auch wärmer ans Herz gebracht haben, ist dieses Finalisierte. Es wird mir nicht erklärt, warum die einander lieben. Es ist Bam, einfach nur, es ist zu convenient. Genau, ja, mich stört halt, dass da genau zu jedem Shiteno genau die passende Senshi ist und nicht irgendwie zwei auf einen oder einer gar nicht. Sonst, genau. Ganz davon abgesehen, dass ich einfach diese Narrative ganz furchtbar finde, dass zum Glück gehört ein Mann. Und dass das ja reingeschrieben wurde, damit die auch jemanden haben. Ja, aber und das ist weil wir, das kann man, denke ich, in dem Moment nicht bringen, weil wenn wir eben Haruka und Michiru haben, wir ja trotzdem. Natürlich. Aber das heißt nicht, dass es für alle Senshi gilt. Es gilt eben dann nur für diese. Ja, aber für die fünf Innards auf einmal und für die alle, ja. Also wie gesagt, da kann man Auto-Senshi noch, weil da habe ich einiges zu sagen. Ich will kurz noch sagen, dass auch für die Gendergeschichte auch Nefrito im in Xenon Crystal und ich glaube auch im Manga, das weiß ich nicht mehr, Rusty weiß das besser, aber dass er sich einen Schatten, also er hat ein Abbild von sich und das läuft als Frau rum. Er kann also sich projizieren in Frauengestalt. Ist das im Manga auch? Also zumindest in dem. In der Bräutigams-Episode? Ah, stimmt. Ich weiß es noch von der Folge mit dieser Prinzessin, die diesen Ah. Kristall zeigt. Und da ist hat Nefreiter die Gestalt von so einer Managerin oder so. Ah, okay. Und die dann Im Anime, oder? im Manga. Im Manga, okay. Im Manga, wo mit dieser echt verfluchten Kussszene Ja. von Usagi und Mamoru, aber ich glaube, die haben wir bereits in Ja. einem anderen Podcast gemacht. Genau. Aber stimmt, das ist das, was ich im Hinterkopf hatte. Okay, dann war das die Geschichte. Und in der Brautbräutigams-Manga-Folge haben wir Usagi, die sich als Junge verwandelt. Das fand ich auch immer Ja, sehr süß. genau. Das macht auch Minako mal. Und da sehe ich gar Minako keine macht das. Fanfiction dazu. Da bin ich ein bisschen traurig. Minako macht das. Im Infinity-Arc macht sie das und sie macht das auch im C'est la Vie-Manga. Das finde ich ganz toll. Ja. Ist auch ganz verständlich. Was echt, Usagi hat sich in einen Jungen verwandelt, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Ja, Ich in weiß nicht, einen wann ich Bräutigam, um diese Bräute zu genau. retten, hat sie sich in einen schönen jungen Bräutigam verwandelt. Und Okay. sieht exakt aus wie Jedaito. Ja. Cool. Das ist eine sehr frühe Manga-Episode, ja. Ja, muss Okay, ich noch mal damit sind lesen. die Inner Senshi und die Shiteno, Abgefrühstückt, ja. ja, so durch. Ich hab sehr viel recherchiert zum Thema, wie Kunsaito und Zoisaito in anderen Ländern dargestellt werden. Weil auch wenn ich kann, höre ich auch sehe ich auch die französischen Sailor Moons und da hat es eine. Aber dazu kommen wir noch. Und ich glaube, das ufert auch zu sehr aus, weil es gibt so viele Länder, es gibt so viele Veränderungen für Haruka und Michiro, für Kunsaito und Zoisaito. Ich Ja. glaube, ich würde die anderen Länder einfach lassen, es sei denn die, die ich Ja. wirklich selber gesehen habe. Weil das ist interessant, aber ja. Okay. Outer Senshi. Ja, Haruka und Michiro, ganz Ja. klar, natürlich. Ja. Die Repräsentation, das finde ich unfassbar toll. Das hat, ne, das ist ja auch, das bringt ja das Fandom auch in die Richtung einfach fast zum Feminismus im Alleingang fast. Und das ist ja, ne, ich finde, das ist, da haben wir in der früheren Episode schon mal drüber geredet, aber die finde ich repräsentieren. Für mich sind die in der Serie das beste Bild für eine geglückte Beziehung. Auf Augenhöhe. Bestimmt. Ja. Die sind schon Und super. deswegen, Und sie das sind. ist wichtig zu sagen, dass ich Usagi und Mamoru Shipper bin, ja? Und trotzdem sind die Ja. beiden da. Ja. Weil die beiden sind Ich für auch. mich einfach ganz klar, sind die für mich einfach, weil eben das rausfällt an Gender-Stereotypisierung, was so ein bisschen bei Usagi und Mamoru einfach so sehr stört mit vielen Stellen, ist bei denen nicht drin. Ja, und das finde ich auch, ich fand es super, dass es in Deutschland gezeigt wurde. Sie haben es an einer Stelle mal den Dialog entschärft. Ja. Wo, glaube ich, eine zu den anderen sagt, du bist aber schwer, wo sie so, und die andere sagt, das will ich nicht außerhalb des Schlafzimmers hören. Und das heißt dann im Genau. Deutschen, ja, dann isst nicht so viel Wobei Schokolade. ja, wobei ich mich aber da an die Übersetzung erinnern kann mit. Ich weiß es gar nicht. War das durchgängig? Weil ich kann mich an den ersten hier. Ich Vielleicht glaube, ist es das ist auch, das weil ich die Einzige, was Übersetzung. sie entschärft haben. Alle anderen Nee, Schlafzimmersprüche sind, glaube ich, drin geblieben. ich glaube, Ja. da war doch noch sowas mit, kannst du mich nicht sanfter anfassen? Ja, später, wenn wir allein sind. Ich glaube, Ja, das wurde im genau, Deutschen das aber meine auch ich schon nicht noch. gemacht. Echt? Doch, ich kann mich daran erinnern. Daran kann ich mich Wirklich? richtig gut Okay. erinnern. Ich war im Deutschen drin. Ach so, echt krass. Ich glaube auch, dass es drin war. Süß Das ist war auch drin. im neuen Serame U, wenn Haruka und Michiro, also vor allem Haruka sehr stark reagiert und dann alle Senshi drumherum, oh Mann, heiß hier drin, heiß hier drin. Also alle shippen das Hardcore. Ja, das finde ich aber auch so toll. Ja, ne, das ist, dass du eben, nehmen wir die wieder die Folge, ich mag die Folge total, aber die Folge, wo die bei diesem, mit Fnaro und Umino zusammen bei diesem Liebeswettbewerb machen. Ja. Und du hast einfach mal, es wird nirgendwo gemeckert, also im Amerikanischen, glaube ich, schon. Es wird überhaupt gar nicht erwähnt, dass da zwei Frauen mitmachen. Das ist völlig selbstverständlich. Ja, aber es ist keine schöne Folge, Haruka weil wird sie immer so. natürlich nur mitmachen, um den anderen eins Natürlich, aber auszuwischen. trotzdem, natürlich, wir haben da, ich weiß, wir beide haben über diese Folge sehr, sehr verschiedene Meinungen. Aber ich finde alleine die Tatsache, dass es also von allen Ja. ganz klar ist, die sind sowieso das perfekte Paar, die werden sowieso gewinnen. Ja. Das finde ich ist eine Aussage. Kurze Ja. Frage, um was geht's in der Folge? Weil es kann sein, dass die Folge gar nicht kennen. Also, die Folge ist in S. Und an sich ist es Naru und Umino, die beide, sie scheinen irgendwelche Beziehungsprobleme zu haben, haben sie aber dann doch nicht. Und machen dann beide, Usagi meldet die bei so einem Liebeswettbewerb, wer kann sich am besten die Liebe beweisen, an. Sie haben sich aber beide schon Pärchenwettbewerb, gegenseitig ja. angemeldet. Genau, die Folge folgt eigentlich Umino und Naru. Aber bei diesem Wettbewerb machen eben auch Haruka und Michio mit. Okay. Genau. Und dort sind sie eben das perfekte Paar. Ja. Und da gibt es ja auch bei Haruka und Michiro gibt es an den Fans auch Diskussionen, ob die von Anfang an wirklich zusammen waren. Es gibt auch die Fantheorie, dass sie erst nach ein paar Episoden wirklich ein Paar waren in dieser Staffel. Das Ach wusste so, ja. Ich auch nicht. Weil ich habe das immer so empfunden, aber man kann das, denke ich, schon so sehen, dass sich das entwickelt hat. Also ich glaube, im Ich habe Anime es. war das, glaube ich, Ja? so, als sie auftauchen, sind sie, glaube ich, schon zusammen, mehr oder weniger. Es wird bloß erwähnt, dass sie, glaube ich, wahrscheinlich hat das gedauert, aber das sehen wir halt nicht im Anime. Wir sehen nur, es gibt einen ganz kurzen Rückblick. Genau, die ist Origin-Folge, Es gibt wo sie sich eine kennengelernt haben. Stelle, wo Usagi fragt, seid ihr zusammen? Und dann sagen sie, ja, wir sind viel mehr als das. Aber sie sagen nicht ja. Genau. Ja. Ja. Ja, aber sie sagen, wir sind viel mehr als das. Und das finde ich aber auch ein schönes Umgehen damit. Ja. Ne, man muss ja sagen, es waren immer noch die 90er. Ich weiß nicht, wie viel die Serie durfte oder nicht durfte in der Richtung. Und dann Genau. aber zu sagen, wir sind mehr als das, ist, Ja. finde ich, ein schöner Ausweg aus der Situation. Und ja, Was? als Paar sind sie schon. Also ich sehe sie gern als Paar von Anfang an, weil auch ihre Ich erste liebe auch Folge, wie sie zusammengekommen sind, gleich so, ja, sie sind so unfassbar füreinander da von Anfang an. Genau. Jede Eins, Folge. was ich sehr, Und, sehr ja, süß Sailor finde, Cat, sorry. ja, dazu können wir dann auch gleich noch kommen. Was man bei Herr Hucke halt auch noch erwähnen muss, ihre Gender Identity. Ja, Ja, dazu habe total. ich einiges zu sagen. Das war ich Das auch, war die genau. Stelle, wo ich Dann auch. darf ich vielleicht noch eine kurz, Ja? nur noch ganz, ganz Gut. kurz, nämlich zu Haruka und Michio als Beziehung. Was ich ganz toll finde, ist, dass das weitergeführt wird, auch nach dem Kennen. Ja. Nämlich Figuren von Haruka und Michio kommen immer gemeinsam raus. Die kommen Auch da, das ja, stimmt. stimmt. Und das finde ich toll. Das Wusste finde ich ich, das ist nicht. so ein ganz kleines Mini-Detail. Ah, süß. Ja. Das ja aber auch sehr viel dazu sagt, die beiden gehören zusammen und das ist einfach Ja. so, ja. Sie haben Genau. auch. Ja, Ja. aber Haruka und ihre Gender-Identität und wie unfassbar wichtig das ist. Das ist ein total tolles Thema. Weiter. Ja. Natürlich sehr wichtig für mich, die sich auch nicht festlegt auf ein Gender und das eben nur in der Situation lebt. Und das ist die Version, wo ich mit Simone viele Diskussionen hatte, die sagt, für sie ist es wichtig, dass Haruka eine lesbische Frau ist und sie kann sie auch nur als solches sehen und dass sie manchmal als Junge rumläuft, ist eben auch nur in der Situation raus, aber sie sieht sie als hauptsächlich als Frau, die Frauen liebt. Und meine Version ist natürlich stärker von mir selber beeinflusst. Und ich sehe natürlich die Gender-Fluid-Sache, die mit den Geschlechtern flexibel zu sein, auch zu sagen, ist es so wichtig, welches ich habe, muss ich mich Genau. festlegen? Und natürlich, es Genau. gibt es Situationen, wo sie eindeutig eine Frau ist, die eine Frau liebt, nämlich mit Michiru, aber in anderen Es gibt Situationen eben genauso aber auch nicht. im Manga. Gerade im Manga, wie sie gezeichnet finde. Ich finde, Naoko macht das ganz klar, wo sie ganz manchmal wirklich Ja. ganz männlich gezeichnet ist und dann ist sie wieder ganz weiblich in ihrem Leder-Mini-Rock gezeichnet und sie darf beides. Kann beides. Und das finde ich so ein bisschen, für mich ist das Schublade auf und nie wieder zugemacht. Ja. Genau. Ja, das ist einfach klasse. Und sie hat natürlich am Anfang, denke ich, hatte das noch mehr. Sie ist Rennfahrerin. Wie viele Genau. Rennfahrerinnen kennen wir, die mit Männern Ja. Rennen fahren? Genau. Ja. Das ist Die schon. ganz klar als Nummer 1 Rennfahrerin porträtiert wird. Das ist gar, da wird nicht dieses. Sie ist klein, sie ist Frau, aber trotzdem kann sie hier so ein bisschen was reißen, was man in der Narrative ja so her. Ich hasse immer dieses Trotz, dieses, ne, als könnte man, als müsste man als Frau mal beweisen, dass man, nur weil man so aussieht wie eine Frau, irgendwie nichts reißen kann. Und das ist bei ihr nicht. Ja. Sie ist einfach, da ist einfach ganz klar, Ja. sie ist einfach Nummer eins Rennfahrerin. Sie Ja. ist. Ja. Sie wird nicht runtergestutzt deswegen. Genau. Ja. Also Haruka da eben queer in jeder Hinsicht. Ja. Und ich Da denke gibt es halt auch nicht, so dass sie ein. männlich dargestellt wird, nur damit in einer Beziehung ein männlicher und ein weiblicher Teil rumläuft. Ich denke, dass es wirklich in ihrem Charakter stärker drin steckt. Xenocat Ja, das was? finde ich auch. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass es Ja. halt manche Fans gibt, die jetzt eben glauben, dass Haruka ein Zwitter ist und nicht checken, dass Geschlecht auch auf mentaler Ebene sein kann. Eben. Genau. Ja, dazu habe ich ja auch ein Video Genau. gemacht. Stimmt, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Und außerdem, gerade Intersex, also in der Gender-Identität gibt es da keine Zweideutigkeiten. Wie jemand körperlich und wie sich jemand in seiner Rolle sieht, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Man muss nicht 100% körperlich ein Mann oder eine Frau sein, um sich als solches zu sehen. Ja. Das ist eben, also nur weil sich jemand Andersrum kann genderfluid man darstellt, hat das keine körperliche tatsächlich. Basis. Und umgekehrt auch nicht. Andersrum kann man auch. Genau, andersrum kann man nämlich genauso auch intersexuell geboren sein und Ja. sich für eine Geschlechtsidentität Eben. entscheiden. Ja. Und das ist eben. Das eine mit, von dem anderen muss man nicht. Aber die Fans können, natürlich kann jeder, aber ich denke, ja. Davon auszugehen, dass von einem Genderfluid auf ein Intersex zu schließen, das ist Gerade ein wenn wir weiterer darüber Sprung. Das ist reden, nicht wirklich ja. wenn wir ja. gerade darüber reden, finde ich es halt auch wichtig zu erwähnen, dass es einfach, dass es ganz valide ist, gerade in einem Bereich wie Queer Representation, wo es nicht so viel gibt in Medien, immer mehr, und das ist super, aber es sollte noch mehr Ja. werden, dass sich Leute, bei denen Repräsentation fehlt, sich einen Charakter nehmen und ihn für sich so bauen, wie sie ihn brauchen. Ja. Und das ist ganz valide und ganz wichtig, und das sollte man niemandem ausreden. Ja. Wie jetzt jemand anders das sieht und dass die verschieden sein können, das ist völlig logisch. Ja. Aber am Ende, was man selber mit seinem Charakter macht und beziehungsweise mit seinem Lieblingscharakter irgendwie baut für sich, das ist fast eine persönliche Beziehung und da sollte auch keiner irgendwie Eben. darüber richten. Ja. Okay, ich wollte da kurz was bei Sailor Uranus wollte ich noch sagen. Das war für mich ein kleiner Schock, in der französischen Fassung zu sehen, sie wird von einem alten Mann gesprochen. What? Die Von heißt doch einer da irgendwie sehr auch tiefe Frederik. männliche Stimme. Ja. Haruka. Ja, die heißt da auch Frederik. Ja, Frederik hat ja. Es wird geschrieben mit QUE auf Wikipedia, aber es gibt auch eine Kanadierin, die in einem anderen Podcast gesagt hat, sie hat es gesehen, geschrieben mit C in der männlichen Schreibweise. Also beide Das wusste Schreibweisen ich gibt gar es nicht. wohl und. Augenblick. Ja, Naja, also das wenn ist wir dann schon. sowieso bei Repräsentation sind, müssen wir dann ja ganz nur kurz noch die amerikanischen, die nordamerikanischen Cousinen Ja. erwähnen, die ausgegeben wurden, was ich natürlich ganz schräg finde, weil du dann am Ende was rausgekommen ist nicht, dass du keine Beziehung zwischen den beiden hattest, egal wie sie es umgeschrieben hattest. Du hattest nur eine komische, incestuöse Beziehung zwischen zwei weiblichen Cousinen. Also, Ja. ne? Ja. Aber Michiru sagte dann auch mal so ganz gezwungen quasi, ja, das war mein Freund Brad, hieß der in der genau. Highschool. Oh, ja. Genau. Genau. Aber ja, das am Ende, was da rauskommt, finde ich jetzt irgendwie im Nachhinein alles sehr, sehr lustig. Ich bin damit ja nicht groß geworden, sondern immer Ja. nur gesehen. Das finde ich, das, naja. Ja. Zu den Outer Senshi würde ich auch noch sagen, würde ich Pluto auch noch in diese Beziehung insofern mit reinnehmen, weil sie ja zusammen Eltern sind. Und im Genau, sie Manga sind tragen zusammen sie auch Eltern. alle drei zusammen einen Ring als Eltern. Genau. Das ist also schon eine, ja, sie ziehen Hotaru groß als Genau. Kind und das ist auch Das eine sehr finde ich auch innige und nicht sehr wunderschön. typische Beziehung, ja. Nein. Ne, Haruka Papa, Michiru Mama, Setsuna Mama. Das finde ich Genau. so süß. Das ist so süß, ja. So toll. Und es ist einfach auch, ne, und du hast das Gefühl, kein Kind in dieser gesamten Welt wird so liebevoll großgezogen wie Hotaru. Und das finde ich eine ganz schöne Repräsentation von Leute. eben anderen Familienkonstellationen. Ja, sie sind eine super Familie. Und das ist auch, wie viele Bilder sie kriegen im Manga. Zu dritt, mit dem Baby auf dem Arm, als Familie. Auch sehr süß in Seram Yu. Ja. Und das ist sehr ungewöhnlich. Also das sehe ich fast nirgendwo. Das stimmt. Also gerade in den 90ern in Japan. Das war, also das, ich habe keine andere, in meiner Kindheit keine andere solche Konstellation jemals in mir gesehen. Dass eine Oma ein Kind mit aufzieht, dass eine Tante ein Kind mit aufzieht, aber dass eine zusätzliche Frau reinkommt in dieses Elterntrio, ohne dass ich denke, dass sie deswegen in einer sexuellen Beziehung ist mit Haruka und mit Shiro. Das glaube ich nämlich nicht, aber ich denke, dass sie eine Elternbeziehung haben. Genau. Vor allen Dingen, und das muss ich auch irgendwie ganz rausstellen, weil diese Konstellation nicht der Mittelpunkt ist dieser Serie. Das ist einfach nebenbei und als normal. Das ist nicht, also es gibt ja durchaus mittlerweile ganz viele Filme, die einfach, bei denen es darum geht, was sind denn das als Fokus. Aber das ist es ja eben nicht. Und das finde ich einfach, das hat auch schon mal Bedeutung. Mhm. Das finde ich auch sehr viel wichtig. Ja. Ich finde es auch generell auch für mich als Person, die Geschichten schreibt, immer sehr wichtig, einfach auch Konstellationen mit einzubauen im Hintergrund. Sei es, dass wenn ich daran denke, automatisch die Krankenschwester als Krankenschwester, eben als weibliche Person hinzustellen, dass ich stattdessen das umdrehe und dann ist es eine männliche Krankenschwester quasi. Und gerade in Japan, wo ja heute noch die Politiker sagen, sie wollen keine schwulen und lesbischen Paare, keine Nicht-Hetero-Hochzeiten legalisieren, weil eine Familie heißt ein Vater, eine Mutter und nur dann kann man Kinder haben. Und da hat ihnen Naoko Takeuchi schon vor 25 Jahren sie da schon in Frage gestellt. Und sie hat geheiratet und Kinder gekriegt und trotzdem findet sie nicht, dass man das wirklich immer überall so haben muss. Eben. Und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Touch. Und das ist auch vor allen Dingen, das war ja auch, ich habe mal irgendwann in einem Interview gelesen, vor Ewigkeiten, ich weiß nicht, wie richtig ich das jetzt zitiere, aber dass sie ja da an einem Punkt war, dass sie plötzlich Sachen machen konnte, die ihr vorher verboten war, weil Sailor Moon halt so erfolgreich war. Sie wollte ja Amy als Cyborg, der stirbt. Und stattdessen hat sie dann genau dasselbe gemacht mit Hotaru. Plötzlich durfte sie. Ja, das stimmt. Und dass eben auch diese nicht nur die Beziehung zwischen Haruka und Michiro, sondern eben auch sehr viel später eben diese Familienkonstellation etwas war, was sie dann plötzlich einfach machen durfte. Mhm. Sie hatte plötzlich freie Hand. Und das ist, glaube ich, sehr viel von ihr einfach. Ich finde es wunderschön. Und wo wir bei Pluto sind, muss ich was bringen, was ich die letzten Tage viel mit Sailor Cat diskutiert habe, weil wir gerade uns vorbereiten, das Duett von Sailor Pluto und Queen Beryl aus Seramu und Onna no Ron so zu übersetzen und zu singen. Also ich habe gerade Kehlkopfentzündung, ich kann noch nicht singen, ohne dass meine Stimme weggeht. Aber wir arbeiten dran. Und wir haben diskutiert, Pluto rettet in dem Moment Beryl und Beryl sagt, warum? Und dann sagt Pluto, ja, ich verstehe, wie du dich fühlst. Du hast diesen Mann sehr geliebt. Das ist schiefgegangen. Meine Liebe ist auch unerfüllt. Ich bin sehr einsam. Ich verstehe dich. Und Beryl bricht in Tränen aus, also schluchzt zwischen ihren Strophen, sagt, meine Liebe, ihr wurde vollkommen zerstört. Ich kann nur noch hassen. Alles, also die maximale Katastrophe. Und dann gibt es diese Zeile, wo Pluto sagt, probier's nochmal mit Liebe. Und das wäre und da war die Diskussion, meint sie damit, lass nochmal deine Liebesgefühle für diesen Typ zu, der nie was von dir wollen wird, was sehr grausam wäre. Gerade jetzt, wo ihr Beryl gestanden hat, wie sehr ihr das wehgetan hat. Und oder ist das in dem Fall eher ein vergiss diesen Typ, wende dich nochmal der Liebe zu und nicht unbedingt nur für den, sondern es gibt ja auch ein paar sehr gut aussehende Senshi, hint, hint. Ja, also ich hab das auch schon so verstanden. Oder dass sie halt zumindest jetzt meint, mit generell versuch's mit jemand anderem, wer auch immer das jetzt ist. Klar, das Musical selber zeigt später nochmal, dass Beryl Gefühle für Endymion zulässt in dem Moment, ohne ihn wirklich haben zu wollen, aber es tut ihr einfach weh, wenn er benutzt wird. Und wenn sie sieht, was Galaxia mit ihm macht. Und sie ist da jetzt dann nicht mehr der Hass in Person, die Verletztheit in Person, sondern sie steht zu ihren Gefühlen. Also die Übersetzung, ich habe die Sache neu übersetzt und ich habe schon geschaut. Wird wirklich gesagt, dass Pluto in der ersten Strophe sagt, auch ich habe Endymion geliebt? Oder sagt sie, auch ich habe geliebt? Deswegen ein leises Schippen von Pluto und Beryl. Ja, bei mir auch. Moment mal, aber später opfert sich Beryl irgendwie und sagt dann, sie geht jetzt Pluto suchen irgendwie. Wirklich? Ja. Ich bin nur reingesprungen. Sie geht das Mädchen suchen oder sowas in der Richtung. Den Setsu, wo sie Galaxia sagt, hör auf damit, dieser Planet gibt es nur mit Liebe. Du kannst nicht ohne Liebe sein. Diese Welt ich weiß nur dass Liebe. Dann ich weiß nur, dass dann ja, als Quan Beryl stirbt, dann kommt sie wieder, weil Pluto oder nee, irgendwas war da mit Pluto dann, weil sie nicht mehr da ist, ist das mit Raum und Zeit jetzt nicht mehr so und jetzt kann Beryl wieder zurück. Also irgendwas war da. Okay. Ja, das weiß ich auch noch, dass er irgendwann zurückkommt oder so, aber. Dann muss ich mir, glaube ich, Alien den Setzo, wir werden es sowieso. Aber wie kommt es? Du hast diese Muse häufiger gesehen als ich und du erinnerst dich nicht mehr dran. Weil Alien den Setzo so wahnsinnig viele geniale, tolle, riesige, gewaltige Szenen und Musik hat. Ja. Es ist einfach so viel in diesem Musical. Und ich habe es 2-3 Mal gesehen und ich erinnere mich an so wenig Details. Das ist schon richtig, weil es einfach so gewaltig ist. Da muss ich das dann auch zurücknehmen. Das beste Musical, das größte. Da muss ich doch zurücknehmen. Ich erinnere mich an die Pluto-Beryl-Geschichte besser, aber es kann sein, dass ich komplett andere Details inzwischen vergessen habe. Ich bin ja ein großer Fan von Queen Beryl. Ich sollte mich erinnern, aber dieses Musical, das plättet mich. Das plättet mich schon nach 3 Minuten, wenn die Szenen wieder schwarz sind. Aber generell gibt es da so viele Szenen, die einen plätten. Stimmt. Es ist die größte Nummer für mich, weil es so viel ist. Ja. Wir müssen mal ein bisschen zurück zum Thema. Ja, wir zurück zum. Also, das war ein kurzes Plädoyer für eine kleine queere Seite von Pluto in Sarah Mew. Ja. Gut. Ich habe so viele. Um nochmal. Das ist jetzt, wie ich es zeitlich einordnen soll, weiß ich nicht. PGSM. Ich würde es jetzt doch schon mal bringen, weil es eigentlich gehört in die erste Staffel und in die Inner-Geschichte. PGSM Zeusaito. Fan. Theorie. Kann ich nicht mehr viel zu sagen. Oh, ja. Zeusaito und Mamoru, weil er ist total fixiert auf Mamoru. Er platzt ständig in Mamorus Schlafzimmer und die einzige oben ohne Szene, wo Mamoru sein Hemd auszieht, hat er mit Zeusaito. Also ich hab die beiden. Ja. Ich habe keine Erinnerung an diese. Ja, also Zeusaito ist schon extrem von ihm besessen und man kann es romantisch deuten oder sexuell. Ich denke, es ist ein kleiner Schritt. Es ist nicht explizit, aber es gibt auch diese Szene, wo Zeusaito da ist und Hina darf es auf keinen Fall wissen. Was denkt sie sich eigentlich, wer da in der Wohnung ist und was die beiden miteinander machen, dass man es vor ihr geheim halten muss, weil einen guten Freund hätte man ihr ja vorgestellt. Ja. Eine wahrscheinlich kennen queere Figur in PGSM ist Saito Sugao, der Manager von Minako. Aber ach so, okay. In PGSM, oder? Weil man zeigt ihn jetzt nicht mit einem Mann zusammen, aber weil er alle diese, sag ich mal, wirklich sehr klischeehaften Eigenschaften hat. Er ist sehr laut, er ist sehr bunt gekleidet, er lackiert sich die Nägel. Er ist sehr flamboyant, sagt man im Englischen, sehr theatralisch. Und okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe den immer als einen schwulen Mann gelesen. Hey, ist es nur in PGSM so? Den gibt es auch nur in PGSM, ja, den stimmt. Manager von Minako. Er ist eigentlich nicht eine super positive Darstellung, aber wir haben ihn. Okay. Dann kommen wir zu den anderen Staffeln, würde ich sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte, du wechselst komplett das Thema. Nein, wir kommen einfach nur in die weiteren Staffeln. Jetzt kommen die Fisheye, Tiger's Eye, Falken, Hawk's Eye, also Fischauge, Tierauge, Falkenauge. Da kann ich auch gleich was sagen. Ja. Ich habe halt die Originalentwürfe gesehen und da schreibt Naoko wirklich, dass die drei, sie sehen aus wie schwule Männer und sie deutet so an, dass die alle drei auch trans sind. Mhm. Ja. Echt? Okay. Ja, die sehen aber auch sehr feminin aus, also alle drei im Manga. Mhm. Das Schöne die ist... Die Serie hat das anders gemacht, die hat ja nur Fischauge in die Richtung, Richtung gebaut. Aber alleine auch nur, egal ob es alle drei sind oder eine, finde ich das eine sehr schöne Repräsentation. Vor allen Dingen gerade auch bei Fischauge. Klar, das ist natürlich ein Fischauges-Repräsentation ist extrem problematisch im Anime. Mhm. Ich will aber gleich das positivste Beispiel sagen. Amour Eternel, die neue Sarah Mew, hat die bei alle drei... Ich weiß, dass Sailor Cat es nicht gesehen hat. Ich weiß nicht, hast Ich du auch es nicht. gesehen? Okay, die drei haben ihren ersten, also sie haben einen Auftritt im Zirkus und danach sieht man sie alleine in ihrer Bar und sie blättern so in den Opfern und wen mögt ihr und wer gefällt mir und ich mag die und die sieht süß aus und wen magst du, Fischauge? Und er sagt, oh, dieser Mamoru, der sieht toll aus. Und dann sagt sie, hey, du bist ein Typ. Sagt er, ja und? Ich bin ein Mann, der Männer mag. Und dann sagt Falkenauge so, ich bin ein Mann, der Frauen mag. Und dann sagen sie, und du, Tigerauge und Tigerauge, ja okay, ich rede manchmal wie eine Frau, aber ich benehme mich wie ein Mann, ich weiß auch nicht, hey, lasst mich in Ruhe, Gender ist echt schwierig. Okay, ja. Und dann sind sie ganz süß und sagen, okay, wir finden schon noch das Gender, das zu dir passt. Ja, oh, das ist echt süß. Und die sind sehr sympathisch dabei und natürlich gespielt von Frauen, von weiblichen Darstellerinnen in dem Moment. Ja, und was mir missfällt so ein bisschen bei denen, generell im Anime, muss ich sagen, ist, dass sie Fischauge immer negativ angucken. Ja, das stimmt. Das war auch in einem der früheren Musicals noch so. Ja, und das ist im neuen Musical eben, dass er ganz selbstbewusst sagt, ich bin ein Mann, der Männer mag, und die anderen akzeptieren das vollkommen. Aber ja, in dem aber Moment, generell, bevor er es ganz bewusst sagt, haben sie ihn schon schief angeguckt. Wieso magst du diesen Mamoru? Ich mag Männer. Ja. Und das war okay. Aber generell, dass wir eine männliche Figur haben, die immer wieder sich in weibliche menschliche Personen verwandelt, finde ich sehr positiv. Nein, das finde ich nicht, weil er wird eben, es wird dieses Klischee, dass es eine Falle ist für die Männer, wenn sich jemand mit einem männlichen Körper in Frauenkleider wirft, dass es ein Betrug ist, dass es bösartig ist. Dieses alte Anti-Trans-Klischee, finde ich, wird voll total durch Fischauge bestätigt, der ja wirklich die Männer anlockt und vernichten ich will. Ich weiß nicht, also ja, natürlich, so kann man das ausfassen und wer sich dadurch verletzt fühlt, finde ich total valide, aber wir haben natürlich auch Szenen, wo einfach dieser Mann im Körper einer Frau ganz schwach ist. Also die Szene, ich finde die Szene so schön, wo Fischauge da im Regen weint und Usagi kommt dazu und hilft. Ja. Da wird dieser Charakter, da ist es völlig egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist, das ist einfach ein Mensch, der weint. Ja. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Porträtierung. Und das finde ich tatsächlich auch fernab von dem Klischee. Das hätte man, dadurch, dass es ja ein Transcharakter ist, ganz anders klischeehafter besetzen können oder irgendwie bestrafen können. Das wurde aber nicht bestraft. Ja gut, man weiß jetzt gar nicht so genau, ob er wirklich trans ist. Er könnte ja auch einfach nur Crossdresser sein, aber man weiß es halt nicht. Ja. Beides cool. Was auch süß ist in den Fischauge, diesen hat einen Modedesigner in einer Folge, den er unbedingt bezirzt. Und dieser Modedesigner hat hat einen anderen Chefdesigner noch unter sich und die beiden werden von den Fans als ein Paar gelesen, als ein schwules Paar. Ja. Ja. Und das ist, denke ich, eine gute Lesart oder starke Lesart, weil sie, es könnte eine starke professionelle Beziehung sein, wo einfach ein Vertrauensverhältnis hier von Fischauge gestört wird. Aber man kann sie als ein Paar lesen und ich denke, von ihrer, weil sie sich eben auch sehr auffällig als Modedesigner kleiden, passt das wieder in das 90er-Jahre-Klischee. Ich habe noch ein negatives Beispiel aus Super S. Weiß nicht, ob ihr euch an die Folge erinnern könnt. Das ist die Folge, wo Tibusa relativ am Anfang noch nach Freunden sucht. Ich weiß, wie du meinst. Genau, bei dieser Teezeremonie, wo sie sich alle so ganz furchtbar mit Haruka und mit Chiro noch und eben mit Mamoru, Chibusa und Usagi, mit diesem Jungen, der sehr weiblich und sehr zart und sehr elegant ist. Ja, wird auch im Deutschen von der Frau gesprochen. Genau. Aber es wird trotzdem irgendwie klar gemacht, dass das ein Junge sein soll. Und ganz am Ende ist der dann, nachdem er eben von den Sailor Senshi gerettet wird, trägt er halt Frauenkleidung so ein bisschen als Sailor-Kriegerin und tanzt komisch und die rennen alle weg. Jetzt wäre das ganz furchtbar. Ja, okay, stimmt. Ja, die Folge erinnert mich gar nicht. Ich habe die Folge verdrängt, weil ich da schon nach 5 Minuten zu viel krieg von der Folge. Problem ist, es gibt mehrere Folgen, die irgendwie mit Tee oder ähnlichem zusammenhängen. Also die Tee-Folge ist von Anfang bis Ende nervig, weil ich kenne bloß Usagi, die Folge, wo sie so rumsitzen und Usagi nicht still sitzen kann. Genau, das ist das die dieselbe Folge. Und wo Chibi Moon dann irgendwann auftaucht und er dreimal ihre Attacke nicht hinkriegt. Das ist dieselbe Folge, genau. Okay, nein, das habe ich ist alles die eine total Folge vergessen und ich habe das Heft, glaube ich, gelesen. Aber wenn das im Deutschen von eine weibliche Sprecherin gesprochen hat, die Rolle, im Deutschen dann ist auch klar, Frau. Dass es völlig über unseren Kopf hinweggegangen ist, dass das ein Mann sein soll. Im Heft wird sie als Frau dargestellt, glaube ich. Mhm. Es ist eine Frau und sagt... Ja. Im Original ist es halt ein Junge. Ah, okay. Mhm. Okay, interessant. Also... Eben. Zum Thema schäbige Witze auf Kosten von transsexuellen Menschen kommen wir nochmal später beim... Thema Darstellerinnen und Seramu, aber ja, das sind wir schon fast. Ansonsten eins, ne, wo wir natürlich, ja. wo wir die nicht vergessen können, wenn wir über Repräsentation reden können, sind natürlich die Three Lights. Ja, eben. Beziehungsweise genau. Weil wir ja jetzt Staffel für Staffel durchgehen, genau. sind wir jetzt bei der letzten Staffel, bei der fünften, und da sind die Three Lights, ja. Genau, und das sind viel mehr für mich noch als Haruka, sind das für mich die Repräsentationen von Trans. Weil natürlich, egal wie du siehst, im Original waren das auch nur crossdressende Frauen, also im Manga. Mhm. Das war Naoko ja auch sehr, sehr wichtig, dass das crossdressende Frauen sind. Mhm. Im Anime waren es ja ganz, ganz klar Männer, ja. die sich dann in Frauen verwandelt haben, wenn sie, das haben sie, die Narrative war, dass sie das gemacht haben, nur auf der Erde, dass sie das in ihrer Welt also nicht sind, aber da waren sie es definitiv. Vollwertige Männer, die zu vollwertigen Frauen waren, und beides war vollwertig 100% da. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Repräsentation. Ich finde vor allen Dingen auch die Dynamik sehr, sehr spannend, die daraus erfolgt. Ich diskutiere sehr, sehr gerne, machen wir vielleicht an einer anderen Stelle, sowieso in einem anderen Podcast nochmal, sehr, sehr gerne über die Unterschiede zwischen der Beziehung zwischen Seiya und Usagi und Mamoru und Usagi. Und dass vieles meiner Meinung an Unterschied, das da rauskommt, ist eben, dass Seiya als Mann nicht so rigide männlich porträtiert werden muss, wie Mamoru als Mann. Ja, das stimmt. Oder halt auch Seiya, nicht Seiya Yaten zum Beispiel, wirkt ja auch sehr weiblich, obwohl er da halt auch ein Mann ist. Genau. Und dass das einfach alles so ein bisschen offener ist bei denen. Die müssen nicht so ganz stur in dieses heterosexuelle Bild eines Mannes. Obey Seiya hat schon auch dieses, dass er kein Nein akzeptiert, dass er immer weiter bohrt. Das ist schon damals die Stereotyp gewesen, von dass Usagi da nicht viel zu sagen hat, ob sie ihn will oder nicht. Er rennt ihr nach. Das trotzdem ja, nach. Dass es immer noch Elemente davon gibt, das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber das allgemein... Fällt mir gerade wieder... So ein kleines Negativbeispiel ein, und zwar leider im neuen Musical Le Mouvement Final. Und zwar sagt halt dann, also da finden sie halt gerade heraus, dass Starlights, also die Three Lights Sailor-Krieger sind, und dann sagt Minako so, die sind ja Frauen, und dann zeichnet Setsuna so Miniröcke zu denen dazu, und alle so, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ja. Das war zwar sehr witzig, aber halt ein bisschen negativ. Im Anime war es ja dann quasi so, oh mein Gott, die sind Frauen. Ja, ist auch okay. Ja, genau. Das finde ich eben. Schön. Und Pluto hat ja damit scheinbar kein Problem. Nee, genau. Pluto nicht. Ja. Aber das ist schade. Genauso. Für die neuen, weil eigentlich die neuen Musicals damit besser umgehen, dachte ich. Ja, das war halt jetzt so eine Comedy-Szene, aber trotzdem. Ja. Man könnte sagen, dass Pluto immer noch sauer war, weil es bleit worden ist irgendwie, aber... An der Stelle, ja. Was ich in den Muse ist eben so, dass sie nicht nur auf der Bühne... wenn sie als Musiker auftreten, Männerkleidung tragen, sondern sie, und haben auch im Anime und im Seramu haben sie schon die männliche Schuluniform. Also das zieht sich 24 Stunden am Tag durch. Also wenn das ein Crossdressing ist, dann ist das schon ein sehr konsequentes. Ja. Was ich ansonsten auch noch schön finde an der Repräsentation im Anime, ist die Tatsache, dass Seiya als quasi Rivale zu Mamoru und als die Mädels machen sich Sorgen und Ray kommt hin und wenn man halt irgendwie das sieht als diese Beziehung dazwischen, zwischen den beiden, Seiya als Rivale und Seiya als Mann ändert sich nicht, und Seiya als Bedrohung für Mamoru aus den Augen von Ray zum Beispiel, ändert sich nicht in dem Moment, in dem Seiya auch eine Frau ist. Ja. Und auch Seiyas Reaktion auf Usagi ist dieselbe, egal ob sie verwandelt ist oder nicht. Genau. Ja, eben, also ich finde es wirklich, ich finde es schön, ich finde das eine schöne Komponente, dass die Reaktion auf Seiya keine andere ist, sobald die Mädels wissen, dass da auch eine Frau dabei ist. Dass Seiya immer noch quasi für Rei eine Bedrohung für die Mamoru und Usagi-Beziehung ist, wenn auch nicht so sehr für Usagi, weil Usagi da sehr differenzierter ist, aber dass sich die Komponente nicht ändert. Und auch genau wie du sagst, dass Seiya genau gleich auf Usagi reagiert, egal ob es eine Frau oder ein Mann ist. Und dass das immer noch eine liebevolle, auch sehr intime Beziehung, auch eine beschützende und liebende Beziehung ist, in der Situation, in der der Seiya als Starfighter eben Sailor Moon beschützt. Und die Komponente eben da ist. Anscheinend ist es im Manga so, dass Seiya Prinzessin Kakyu auch sehr liebt. Im Manga. Im Manga. Ja, aber ich erinnere mich jetzt wirklich nicht an die Szene. Also der Unterschied zwischen Manga und Anime, im Anime ist er ja wirklich in Usagi verliebt. Usagi erwidert diese Gefühle nicht, obwohl sie auch sehr, sehr, sehr, sehr mag und sehr wichtig ist. Aber da ist diese unerfüllte Liebe, während im Manga ist es eher das gemeinsame Schicksal. Dieses, er hat seine Prinzessin, sie hat ihren Prinz verloren, er kann sich reinfühlen, wie sie gesehen hat. So ein bisschen eher dieses, ich möchte auf dich aufpassen und mir geht's gerade schlecht. Das ist wer, ist nicht so, das ist keine Liebe in dem Sinne. Das machen sie in Seramio auch, dass es mehr darum geht, dass sie ihn an das erinnert, was er verloren hat und er sie erst so nach und nach kennenlernt eigentlich. Aber schon das ist die Dynamik in den neuen Seramios ist, wenn Seiya auch nur den Kopf dreht in Richtung Usagi, stehen da sofort Taiki und Yaten und sagen, du hast keine Zeit für sowas. Ja, oder das geht auch auf der entgegengesetzten Seite. War das nicht so in irgendeinem Mew, dass als Seiya Usagi irgendwelche Blumen geben will, taucht Haruka auf und schlägt den Blumenstrauß Seiya aus der Hand? Oder sehe ich da irgendwas falsch? Ja. Die Szene kenne sogar ich, obwohl ich die Musicals nicht sehe, weil die so oft gezeichnet wird. Eben. Aber ja. Überall auf Tumblr. Es taucht auf Tumblr häufig auf. Genau. Es gibt in der Staffel auch Sailor Lead Crow und Sailor Aluminum Siren. Und die sind ja schon, die mögen sich sehr. Und es gibt Fans, die es shippen. Aber das ist jetzt nicht kennen in der Serie, würde ich sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass es kennen ist, aber ich kann sehen, wo es herkommt, das Shipping. Jo, im Le Mouvement Finale ist es auch dann so ein bisschen mit Iron Mouse und Zinyanko mehr. Also die nehmen da so ein bisschen deren Platz ein. Auch interessant. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und es gibt im Film noch Fiore. Und ich dachte, dass es kennen wäre, dass er Mamoru wirklich liebt. Und ich habe es jetzt im Internet gesehen, das wäre total eine Faninterpretation. Aber ich nee, das Film ist, das ist glaube ich. Ich denke, das ist total kennen, oder? Ja, ich denke aber auch. Ja. Also, was die da alle so sagen, also, das wird zwar im Deutschen so ein bisschen zensiert, aber im Original, was die da sagen, das klingt schon sehr danach. Zumal man ja immer noch dazu sagen muss, dass in Japan sowas ja sowieso nicht offen gesagt wird, ich liebe den und so weiter. Das ist ja, man sagt ja nicht mal offen, ich liebe dich. Also ich glaube schon, dass das sehr eindeutig gehalten wurde. Meiner Meinung nach. Ich denke auch. Ja. Das ist auf jeden Fall Repräsentation. Und darf ich noch ein ganz, ganz süßes Fandom-Beispiel sagen? Es gibt die Comiczeichnerinnen, die von Nefreito mit diesen Bleistiften traktiert werden. Und die sind benannt, also man hat nur die Silben umgedreht, nach zwei Leuten aus dem kreativen Team, die miteinander verheiratet sind. Und da sagen die Fans natürlich, ja, kein Wunder, die sind ja auch so gut wie verheiratet. Ja. Die zwei Comiczeichnerinnen, die sich um diese Bleistifte streiten bei Nefreito. Genau, wo die eine dann, ich erinnere mich. Ist nicht... Ja, stimmt. Auf eine von denen ist doch... Nicht Comiczeichnerinnen, es sind Anime-Animatorinnen, aber sie sind eben beste... Genau. Aber ist nicht einer von denen in echt eigentlich ein Kerl? Nee, es sind zwei Mädels. Zwei Frauen. Echt? Also im Anime schon, aber ich dachte, ich habe gelesen, dass einer von denen halt eigentlich ein Mann ist. Echt? Ich weiß es jetzt aber nicht. Okay. Auch dann finde ich trotzdem eine schöne Repräsentation, dass man zwei Frauen nach einem nach einem Paar, egal welches Geschlecht, das jetzt nun hat, benennt. Okay. Gut, haben wir noch ein Beispiel aus Canon? Aus irgendwelchem Canon? Habt ihr noch eins? Nee, ich glaube, meine sind... Machen wir Seramio dann nochmal extra, oder? Hast du noch ein Seramew-Beispiel? Weil ich habe noch eine Seramew-Schauspielerin als Repräsentation. Aber hast du noch ein Ja gut. Seramew-Charakter-Pairing? Oder Ein Charaktere? Pairing jetzt nicht, aber Im Einzelnen? ja auch nicht direkt ein Charakter, aber es ist halt ja erstens generell, dass halt da jetzt in den neuen Musicals alle Rollen von Frauen gespielt werden, Ah, aber in einem der alten, da gab es auch, ich glaube es war in Black Lady Caitiban, da wurde Pets von einem Mann gespielt. Oh, ja. Das ist, Moment, Black Lady Caitiban ist, aha, da kommen wir gleich, gespielt von Karen Yoda, Schuske Yoda, Ach, das war dann eh ehemals die, Schuske okay. Yoda. Karen Yoda, okay, dann kommen wir gleich dazu und machen Takarazuka später als Thema. Also das ist so, ich weiß nicht, also sie ist heute Karen Yoda, hat auf ihrer Homepage, auf ihrer offiziellen Schauspielerinnen-Homepage eine große Rubrik von LGBT, wo sie zeigt, auf welchen Veranstaltungen sie gesprochen hat, an welchen Veranstaltungen sie teilgenommen hat, als Sprecherin für LGBT-Themen. Ich weiß nicht, Okay. wann sie, ob sie noch als Mann engagiert war während Seramew oder da schon als Frau. Aber sie hat Männer- und Frauenrollen gespielt. Sie hat Pets gespielt in einem Musical, das ich nicht gesehen habe. Tanjo and Coco no Princess Ja, Black genau, das Lady, war das, was ich gerade Caitiban. gesagt habe. Ja. Sie hat Nefrito gespielt in Starlights Rüste den Setsu. Da wird auch eine sehr unpassende Bemerkung gemacht von Chibiusa, die ja sowieso sehr brutal Nein, es ist. hat Chibi-Tibi, Chibi oder? Chibi? Ne, ich glaube Chibiusa, weil Chibiusa ist sehr brutal in der Folge sowieso schon und hat auch schon Zeus Saito absolut. Zu wem sagt sie das eigentlich? Und Nefreitos sagt was zu ihr und dann sagt sie: bist du. Nee, es war nicht Nefrito, glaube ich. Sie Doch. sagt das nicht zu Doch zu Nefrito. Nefreito, weil Nefreito wird gespielt von einer Schauspielerin, die transsexuell ist und sagt: bist du ein Transvestit? Sagt Chibiusa in einer sehr üblen Art und Nefrito rastet aus und will sie umbringen und muss von Mamoru von diesem Kind abgehalten werden. Und das war schon unpassend und das haben sie nochmal gemacht in den Mugen Gakuen. Und da haben sie es einmal gemacht und einmal gelassen. Und zwar hat Karin Yoda dort eine Mutter in einer Familie gespielt, die sich aber Ah später ja. verwandelt in den Captain von einer außerirdischen Eingreiftruppe oder so. Und sie hat also schon eine Rolle, die einmal als weiblich porträtiert wird und einmal als männlich. Aber als Mutter von dieser Familie piepsen ihre Kinder doch wirklich Scheußlichkeiten wie: ja, wir wissen gar nicht, ob wir eine Mutter oder einen Vater haben. Wo ich denke, war es Ah, nötig, furchtbar. dass kleine Kinder auf der Bühne solche Dinge sagen? Das finde ich absolut Ah, unpassend. furchtbar. Und das war aber damals noch der Standard und sie haben es aber, glaube ich, im Caitiban gelassen oder umgekehrt. Also sie haben es irgendwann sein gelassen. Ja, das ist unsere Queer Representation. Die einzige Schauspielerin, Darstellerin oder Voice Actorin, die ich gefunden habe, die offen damit umgeht. Von den anderen weiß ich es einfach nicht. Jo, Ja, okay. und wenn wir gerade bei eben, ja, Ah, Moment, es eins sind habe halt, ich noch zu Selamew. ja. Und zwar gibt's im allerersten Musical von Luna ein totales Feminist-Lied und ich feiere. Da singt sie halt wirklich so über die Erwartungen, die die Gesellschaft an Frauen haben. Zum Beispiel irgendwie, dass die halt zu Hause sitzen und immer brav sind und keine Ahnung was und zerreißt das so in der Luft und ich Ja. liebe diesen Song. Das Lied ist gut, ansonsten bin ich nicht sehr glücklich mit Luna und Artemis, weil sie eben sehr, erstens mal ist sie natürlich auch sexualisiert, sie muss sehr sexy aussehen und er nicht, er sieht aus wie ein Stück wandelnder Bettvorleger. Weißt du, weil gerade im Manga ist Artemis ja als sehr, ne, mit dem Bauch freien und alles, Eben, es er wird ist ein ja schöner ein Mensch. sehr schöner Mann, Ja, genau. und Auch sehr sie haben nicht die dargestellt. sie haben generell im Musical nicht die glücklichste Rolle, aber es stimmt, das Lied ist gut. Und wir haben auch in Ja. den älteren Musicals oft Frauen in Männerrollen. Gerade bei den Shiteno ist es nicht, ist es oft gemischt. Auch gerade bei Ryusei Densetsu, eine Frau, die den Jedi-Tor spielt und Oder Hikari Ono als Diamond. ja, oh ja, Ja. oder ja eben und Takarazuka in den neuen Musicals gibt es ja nur noch weibliche Darstellerinnen. Das wird alles von Frauen gespielt. Und das ist schon die Frage, ist das jetzt queer? Ist Crossdressing queer, wenn es auf der Bühne stattfindet? Und wie wird das in Japan gesehen? Und wie sehen wir das? Ich würde es noch nicht als Trigger bezeichnen. Also dann würde ich ja, da würde ich ja jeden Menschen, der sich an Halloween und irgendwann verkleidet als Frau oder als Mann, wenn das nicht ist, als queer bezeichnen. Und das würde ich noch nicht so sehen. Ich glaube, bei queer Repräsentation ist mir halt sehr wichtig, dass es eben auch zumindest eine sehr damit doch irgendwie thematisierende Art hat, in dem Sinne, dass es als Normalität angesehen wird und nicht als sonderbar. Ja. Was meint ihr, Rusty? Also auf der Bühne ist es eigentlich nicht queer eigentlich. Naja, also queer ist es jetzt nicht, aber ich würde es jetzt mal lobend erwähnen. Ja, ich denke auch. Es durchbricht schon ein paar Geschlechterstereotype, aber ich denke auch, auf der Bühne Crossdressing ist nicht super. Ein wichtiges Thema ist für mich auch Fandom, Queer Representation und wie es im Fandom diskutiert wird. Und da finde ich, ist das Sailor Moon Fandom richtig gut. Ja, da würde ich total zustimmen. Also das ist halt auch einfach, ich meine, wir müssen auch sagen, dadurch, dass wir in der Serie selber, in dem Material, was wir haben, im Source-Material, so viel Repräsentation haben, ziehen wir natürlich auch Leute an, die sich dafür interessieren. Und somit haben wir quasi als Grundmaterial schon mal so viel Diskussionsfläche und schon mal so viel Interpretations- und Identifikationsfläche, dass sehr reich sind, würde ich sagen, im Fandom und mit Leuten, die ja eben, also ich würde das definitiv unterschreiben und es ist für mich auch so, dass Sailor Moon einfach ein Stück weit feministisches Stück ist, fast. Nicht in allen Definitiv, Serien, genau, nicht in allen Seiten und nicht in allen, jeden einzelnen Facetten und da gibt es überall Verbesserungs, natürlich, wie überall, weil das einfach ein Prozess ist. Aber deswegen würde ich sagen, haben wir auch sehr viel mehr im Fandom damit zu tun, dass sich Leute damit kritisch auseinandersetzen und dass Leute das auch zelebrieren, diese Vielfalt, die in Sailor Moon drin sind, was natürlich jetzt sehr viel mehr der Fall sein würde, als wenn man, sagen wir jetzt, NCSI-Fan ist und sich da in dem Fandom irgendwie mit kriminellen, was weiß ich, was auch, ich hätte ein komisches Beispiel, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Aber selbst wenn du Ja, ein es ist ja. Beispiel. Ja, sorry, Sailor Cat, ja. Nee, ich wollte nur sagen, es ist ja auch bei Sailor Moon, dass man halt bei vielen Pairings oder bei vielen Charakterbeziehungen jetzt nicht so genau weiß, wie das ist. Und dann kann man halt da Genau. sehr, sehr viel reininterpretieren. Genau. Gerade auch zu Fanfiction muss ich sagen, da ist ja auch allein einer der Gründe für mich, glaube ich, warum Sailor Moon Fanfiction so viel gibt, ist einfach, weil es auch so viele dämliche Situationen in der Serie gibt, die man einfach umschreibt. Und Ja, nein, aber es ist ich muss auch trotzdem ganz leichter zugänglich als zum Beispiel Buffy, die ja auch natürlich. starke Frauen hat, die auch keinen lesbisches Paar hat, aber erstens von Ich einem meine, Mann da. geschrieben, das ist schon mal ein ganz anderes Vorzeichen. Das heißt, man muss sich, das ist schon ein Filter, der drüber gelegt wird, mit dem man sich von Anfang an auseinandersetzen muss. Dann ist es eine Genau. amerikanische Serie und das Lesbischsein ist auch wird mehr oder weniger bestraft, habe ich den Eindruck. Ja, wobei ich war in beiden Fandoms und in Ja, beiden ich. Fandoms ist das natürlich Thema. Ja. Und das ist ja auch etwas, ich glaube, auch da ist Buffy immer noch genauso. Genauso, ich meine, heute ist es unter einem anderen Vorzeichen mit anderen Diskussionen, die wir da heute haben, aber zu der Zeit, in der das lief, war das definitiv auch sehr feministisch und war das auch sehr, sehr weiter als viele andere Serien. Und da gab es auch Diskussionen, die hätte man bei CSI nicht gefunden. Die sind ja Und damals gleichzeitig im deutschen Fernsehen gelaufen. Also ich habe zur gleichen Zeit genau. Buffy und Sailor Moon geschaut. Und Sailor Moon war Genau. wirklich besser. Ich liebe sie. Ich habe Ja. Buffy sehr, sehr gern geschaut und hatte viel Spaß. Aber ich fand die Fehler von Buffy offensichtlicher und auch fand ich Ja, schmerzhafter. ich meine, im Endeffekt, das ist ja eine ganz andere Diskussion, Ja, aber gut. das Einzige, Ist was nicht ich unsere da sagen Diskussion kann, ich hier. habe beides sehr geliebt, aber für mich hat Sailor Moon den Test der Zeit bestanden Besser und Buffy nicht mehr ganz. bestanden, ja. In vielen Sachen schon, aber schon so ein bisschen. Aber ganz Ist natürlich generell unfair, weil würde wir ich von sagen, Sailor Moon auch neuere Versionen haben und von Buffy genau. nicht. Da haben wir eben nur das Material von damals. Außerdem, wie gesagt, also es muss auch nicht immer perfekt sein. Also ich Ja. finde, gerade in der Unperfektion, die Sailor Moon auch hat, steckt so ein bisschen das Fandom auch mit Ja. drin, weil Ja. dann diskutiert man, dann schreibt man dazu, dann verändert man, dann hat man verschiedene Ansichten, verschiedene Meinungen und das macht ja auch ein Fandom auch reich. Wir sind ja auch jetzt ein Teil von dem Fandom, das das hier diskutiert. Genau. Und das kommt ja auch nicht von nichts, sondern weil es eben. Also die Liste schon alleine der Dinge, die man diskutieren kann, ist schon sehr, sehr lang. Und wir brechen es an der Stelle ab, weil wir könnten, denke ich, es wird noch ja länger. Auch, es wird, ja. Aber man kann es wird ja vor allen Dingen auch weitergetragen. Es ist ja, das hört ja die Repräsentation, das ist das Schöne, das hört ja nicht beim Canon auf, sondern es wird jetzt dadurch, dass wir hier sitzen und so eine Diskussion führen, weitergeführt. Mhm. Es wird weitergeführt. Im Moment gerade auf Tumblr läuft gerade jetzt im Oktober der Senshi Shiteno Minibang, wo Geschichten über Shiteno und Senshi und in allen möglichen Konstellationen, wo ganz viel Zeuzeit und Zeit dabei ist, wo ganz Interpretationen von Geschlechtsidentitäten, gerade im Thema Zeuzeit, eben thematisiert wird. Gerade jetzt im Moment. Und es ist einfach noch da und es wird weiter geredet. Und das ist auch das Schöne daran. Ich finde, das ist auch etwas, was wir alle gemeinsam irgendwie auf den Schultern weitertragen. Mhm. Und es ist auch viel einfacher, über jetzt die Identität von fiktiven Figuren zu diskutieren, ohne dass man deswegen sich persönlich erstmal einen Haufen Fragen stellen muss oder sich persönlich zur Debatte darstellen muss. Also man ist jetzt nicht davon, man ist jetzt nicht selber so drin und es ist viel, denke ich, auch viel hilfreicher, es dann zu diskutieren in diesem fiktiven Rahmen, zu sehen, was es gibt und wie andere Leute sich dazu stellen und das, ja, da hat sich auch die Diskussion sehr gewandelt im Fandom. Ich finde, ja. Es wird besser und besser und besser. Ja, wir werden auch alle erwachsen, das muss man ja dazu sagen. Naja. Wollen wir es hoffen? Ja, ja, klar. Leute, die es als Kind geschaut haben, sind natürlich jetzt schon längere Zeit erwachsen und haben da natürlich, sich entsprechend verfeinert. So als, ja, natürlich, aber so als Masse, die wir angefangen haben, die von vielen von uns angefangen haben, als wir klein waren, werden wir schon immer älter. Also ja. Das ist ja definitiv. Ja. Ja, aber es gibt auch ziemlich viele neue Fans. Also ich habe auf meinem Kanal hier sämtliche Altersgruppen. Mhm. Natürlich gibt es neue Fans, das sage ich gar nicht. Ich spreche vom gesamten Mittel. Ja. Jo, ich meine, ich bin ja auch erst 18. Ja, ich bin auch nur ein Jahr dahinter, deswegen. Ja. Ja. Ich bin der Ausreißer in die andere Richtung mit Mitte 40. Ich war schon erwachsen damals. Aber es stimmt schon, dass ich auch, trotzdem habe ich natürlich in den letzten 25 Jahren eine Menge dazugelernt, unter anderem durch Fandom und durch diese Diskussionen und auch die Art, wie man mit anderen reden kann. Plötzlich hat man eine Menge Leute, mit denen kann man drüber reden. Großer Gewinn. Ja. Für jedes Alter. Ja, wir repräsentieren hier sehr gut die verschiedenen Altersgruppen. Ja, und so werden wird auch das ganze Thema rund um Queer wird damit auch angesprochen, wenn man im Fandom halt was diskutiert. Das ist auch eine allgemeine Bildung, die du hast fürs Leben. Dann weißt du, was diese Begriffe bedeuten. Du weißt selber, wie du dich vielleicht einschätzen kannst. Es hilft schon, wenn die Serie sowas offen lässt und sowas möglich macht. Ja. Okay. Schlusswort von euch zum Thema Queer Representation nochmal ganz kurz. Ich finde es sehr schön, dass Sailor Moon das in vielen Dingen richtig macht. Natürlich nicht in allen Dingen perfekt. Ja. Und dass es das vor 25 Jahren schon gemacht hat, aber auch weiterhin tut. Und das finde ich etwas, das finde ich einen sehr wichtigen Bestandteil von Vielfalt in der Gesellschaft. Und kann ich nur zu lieben. Ja. Mehr kann ich auch nicht sagen, du sprichst mir aus der Seele. Ich find's auch sehr schön. Ja, ich stimme da auch zu. Und ich glaube, ich habe gerade vorhin gerade schon mal gesagt. Ja, jetzt ist auch dasselbe schon gesagt. Ja, wir sind sehr froh, dass wir die queeren Figuren haben. Ja, und wie gesagt, diese Episode ist ein Teil einer Reihe. Wenn euch das gefallen hat, liebe Zuhörerschaft, dann schaut wieder rein. Wir haben zum Thema Sailor Moon und Sexualität so einiges. Und es gibt auch, also Sailor Cat war schon hier im Podcast und wird auch wiederkommen. Also schaut wieder rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.